Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, wir sind hier im Ding Engel und heute sprechen wir über die Bundeskiste. Die Bundeskiste ist ein System, mit dem man Piraten so verifizieren kann, dass sie auch online abstimmen können. Zum Beispiel, soweit ich es verstanden habe, ist es eine Grundvoraussetzung, überhaupt sowas wie Liquid Democracy zu machen. Aber es gibt, wie bei allen technischen Geschichten, bei den Piraten harsche Kritiker, es sei nicht sicher genug, es sei sowieso doof und dass man sich nicht verifizieren will. Jetzt würde mich interessieren, wie man jetzt den Spagat der bekommt, zwischen, dass man Liquid Democracy vielleicht machen kann und dass trotzdem alle glücklich sind. Und deswegen, die Katja stellt dann vielleicht erstmal das Tool vor. Ja, okay. Alle glücklich werden sie ja sowieso nicht. Nichtsdestotrotz. Okay, die Ausgangsgeschichte ist halt die, wie du schon richtig sagst, wenn wir irgendwie außerhalb von Parteitagen Abstimmungen machen wollen, also Abstimmung im Sinne, dass die Ergebnisse, die da hinten rauskommen, tatsächlich eine Relevanz haben, sei es jetzt irgendwie als Positionspapiere, wie zum Beispiel in den ständigen Mitgliederversammlungen oder eben auch als Empfehlungen an Mandatsträger, wie im Moment in Berlin. Brauchst du eine Möglichkeit, um sicherzugehen, dass alle Teilnehmer an dieser Abstimmung satzungsgemäße Mitglieder der Piratenpartei sind? Das war der Ansatz in Berlin und dann haben wir halt überlegt, irgendwie, okay, wie macht man das? Du kannst es über die Mitgliederverwaltung machen, du kannst irgendwie deinem Gensek vertrauen und sagen, der macht das schon und dann haben wir halt ein super Herrscherwissen, weil der Gensek kann ja nicht sagen, also du kannst halt nicht reingucken, was da drin ist. Die Kiste macht nichts anderes, als die Datensätze, die in der Mitgliederdatenbank drin sind, zu verschlüsseln. Zu dem technischen Teil kann ich tatsächlich nichts sagen. Beziehungsweise die Daten werden in der Mitgliederverwaltung verschlüsselt, werden an die Kiste übertragen und Menschen, die sich gerne verifizieren lassen möchten, ja, kein Mensch wird dazu gezwungen, gehen auf einer Verifizierungsveranstaltung, zu der öffentlich eingeladen worden ist, zu einem Verifizierungspiraten, der natürlich eine Datenschutzbelehrung gemacht hat, der je nachdem, wie die Gliederungen das handhaben wollen, gewählt, bestimmt, beauftragt, was auch immer ist, geben dem seinen Ausweis oder ich gebe dem meinen Ausweis, der tippt meinen Vornamen, meinen Nachnamen, mein Geburtsdatum und meine Staatsbürgerschaft in die Kiste. Die Kiste macht aus diesen Daten einen Hash und vergleicht diesen Hash. Hallo, kann man mich jetzt hören? Ja. Die ihr aus der Bundesmitgliederversammlung sozusagen geliefert worden sind. Die Kiste vergleicht also, okay, das ist das Eingegebene. Der Hash aus den eingegebenen Daten, habe ich einen Hash, der dazu passt. Wenn die Kiste einen Hash findet, sagt die Kiste ja, bingo, ich habe einen Hash. Dieser Hash kriegt einen grünen Haken, kriegt ein Datum dazu, wann das passiert ist, auf welcher Veranstaltung das passiert ist, wer diesen Hash verifiziert hat. Und dann ist der Datensatz verifiziert und wird in einem Zeitraum X zurück an die Bundesmitgliederverwaltung gegeben, beziehungsweise der Hash ist verifiziert, zurück an die Bundesmitgliederverwaltung gegeben und dort wird dann der Mitgliedsdatensatz als verifiziert markiert. Das ist die Kurzfassung. Wenn ich was vergessen habe, muss noch jemand was dazu sagen. Okay, SoulScan ist jetzt da. Ich übergebe jetzt mehr oder weniger nicht. Also ich poste natürlich noch und gucke nach Wortmeldungen und so, aber die Gesprächsführung würde ich ganz gerne jetzt hier überlassen. Ich sage dann auch mal Hallo. Entschuldigung, meine Verspätung. Ich stand ein wenig im Stau und es war ein wenig stressig alles. Aber ja, Katja hat jetzt soweit was gesagt. Möchte da jemand noch was ergänzen? Vielleicht auch von Seiten des Bundesvorstandes noch? Ich würde doch mal eben ganz kurz was zu sagen. Gerne. Also wurde ja, um schon so ein paar Fragen hier vorwegzunehmen, wir haben die Mitgliederverwaltung, das ist unsere Bundesmitgliederverwaltung, in der alle Generalsekretäre die Daten pflegen, also die Mitgliedsdatensätze und jeder Mitgliedsdatensatz hat natürlich die normalen Kennzeichen wie Vorname, Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum, Austrittsdatum natürlich, was auch mal ist, ein wichtiges Gliederungskennzeichen, also jeder Mitgliedsdatensatz ist mit gewissen Kennzeichen belegt, da sind Liquid Feedback Codes dabei, da sind verschiedene landesspezifische Code dabei. Also jeder Mitgliedsdatensatz wird um gewisse Felder erweitert, die für die Verwaltung wichtig sind. Das Einzige, was hier an Datenspeicherung überhaupt stattfindet im Bereich der Mitgliederverwaltung, ist, dass ein zusätzliches Feld, das kommt letztendlich ständig dazu, weil wir diese Verwaltung natürlich auch ständig pflegen müssen, gewisse Anforderungen, rechtliche Anforderungen erfüllen müssen. Deswegen kommen sowieso ständig irgendwelche Felder dazu, mit Kreisverbänden, mit irgendwelchen Organisationsebenen und Sachen. Und das wird praktisch ein Feld hinzugefügt, was von extern praktisch stetig wird, Datum. Da wird ein Datum drinstehen, und das ist das Einzige, was in der Mitgliederverwaltung zusätzlich steht, um da so ein paar Daten rauszunehmen. Das Bundeskistensystem ist praktisch das System, was außerhalb dieser Mitgliederdatenverwaltung läuft, um diese Prozesse pflegen zu können, um sagen zu können, ja, das hat stattgefunden, ja, der ist verifiziert, aber zurück an die Mitgliederverwaltung kommt letztendlich wirklich nur dieses eine Datumsfeld, um das nochmal eben kurz vorzustellen, weil das ist vielen, glaube ich, unklar, was da überhaupt an Daten überhaupt gespeichert wird. Und das ist keine Vorratsdatenspeicherung auf irgendetwas, wir werden nicht 1000 Daten speichern, sondern wir werden nur ein Datum speichern, derjenige hat an diesem Tag diese Verifizierung durchgeführt. Ja, danke für die Erläuterung an der Stelle. Und ich würde jetzt vorschlagen, sofern keine weiteren Äußerungen mehr aus dem Podium da sind, würde ich sagen, dass wir dann mal zunächst einmal an die Wortmeldung rangehen, auch gucken, ob sich dann vielleicht einige der Fragen, die dann jetzt eben auch verschriftlich schon in dem Pad stehen, wo ihr gerne natürlich weiter Fragen einbringen könnt, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal damit anfangen und dann gucken, ob vielleicht ein paar Fragen, die da auch unten schon drin sind, sich vielleicht dann in Anführungsstrichen erledigt haben, aber ja. Okay, Contio, spring hoch. Ja. Meine Frage ist irgendwo dokumentiert, welche Datensätze wir derzeit haben. Und die weitere Frage ist jetzt schon gehecht. Da kann ich eben was zu sagen. Soll ich gleich antworten? Bitte. Okay, also da wir sowieso gerade den Umstieg von auf unser neues CRM machen und ich da sowieso gerade die Dokumentation des Systems erweitere, habe ich schon die Wiki-Seite soweit vorbereitet und werde dort auch alle Felder, die auf einem Mitgliedsdatensatz gespeichert werden, werde ich dort natürlich auch dokumentieren. Ich glaube, das war jetzt eine Frage, also was wir an Datensätzen für ein Mitglied speichern, darum ging es, glaube ich. Und nein, es wird nirgendwo, weil wir brauchen ja keinen Hashcode in der Mitgliederdatenverwaltung, von daher wird auch in diesem Sinne jetzt vorbereitend hierfür nicht durchgeführt letztendlich. Und das kann ich in diesem Punkt auch nochmal sagen. Ich habe bei der Beschlussfassung habe ich gesagt, dass wir diese Sachen prüfen werden, weil natürlich wieder Einwände kamen und ich werde dieses ganze Konzept der Bundeskiste, was ich natürlich auch beschlossen habe und auch absolut vertreten kann, werden wir aber nichtsdestotrotz wegen der Kritik bei der zuständigen Aufsichtsdatenschutzbehörde in Berlin, also bei dem zuständigen Datenschutzbeauftragten, werden wir das auch nochmal prüfen lassen. Jetzt mal eine Frage, wer ist Facegourmet? Gehörst du hier hin? Ich glaube nicht, okay. Also ihr hasht derzeit nicht und es ist auch nicht vorgesehen zu hashen, wenn ihr die Verifizierung gemacht habt. Nee, wir brauchen ja nicht hashen, weil wir haben ja die Daten. Das ist ja im Moment völlig unnötig, irgendetwas zu hashen. Okay, danke. Also den einzigen Kritiker, der jetzt tatsächlich in real life gekommen ist, ist der Jens. Alle anderen sind abgesprungen, komischerweise. Tja, alles war ich ja. Ja, Jens, möchtest du dich dann mal äußern vielleicht auch? Ja, eine Frage ist mir direkt aufgefallen, als Sven gerade gesagt hat, er hätte die Bundeskiste beschlossen. In dem Protokollbeschluss finde ich nichts von Bundeskiste. Da steht ein Prozess, ein datensparsamer. Gibt es darüber hinausgehend schon einen Beschluss in Richtung Bundeskiste? Es waren ja zwei Beschlüsse, die zusammengehörten. Vielleicht kann mal eben jemand die beiden Links von den Anträgen an den Bundesvorstand. Okay, sind im Pad. Also ich glaube einmal diesen Beschluss. Es gab einmal diesen Beschluss, dass wir die Mitgliedsdatensätze dementsprechend überprüfen möchten, dass wir dadurch eine satzungsgemäße Mitgliedschaft feststellen wollen. Und das andere ist das System, wie wir das umsetzen wollen. Es gab da zwei Beschlüsse, die gehören letztendlich auch zusammen. Ist deine Frage damit beantwortet, Jens? Ja, irgendwie steht das aber schlecht im Pad. Oben steht der eine Beschluss und unten der andere. Irgendwie, das sollte man vielleicht zusammenfügen, dann sieht man es besser. Also, um das inhaltlich zu beantworten, in dem ersten Beschluss steht ja, man soll einen datensparsamen Prozess machen. Da steht ja nichts von Bundeskiste. Ich halte insbesondere die Umsetzung dieses ersten Beschlusses durch die Bundeskiste für einen Fehler. Eine zentrale Datenbank ist nie ein datensparsamer Prozess. Es ist nicht der am meisten datensparsame. Man sollte diesen ersten Beschluss dann besser mit etwas Besserem umsetzen, angesichts auch der Tatsache, dass sehr viele Leute gegen diese Bundeskiste sind oder sind die Mitglieder, deren Daten überhaupt betroffen sind. Es werden Fehler bei der Zweckbindung bei anderen Sachen gemacht, die nicht berücksichtigt sind und es ist leider zu beobachten, auch jetzt hier bei den Antragstellern und den Leuten, die jetzt hier sitzen, dass das die gleichen Leute sind, die in Berlin einfach die ständige Mitgliederversammlung auch mit merkwürdigen Dingen und den letzten Landesmitgliederbeschluss in Berlin kennt ja sicherlich jeder, weil daraufhin die Feedback-Programmierer sich sogar distanziert haben, mit merkwürdigen Methoden diese Dinge vorantreiben, obwohl die noch gar nicht beschlossen ist auf Bundesebene, diese ständige Mitgliederversammlung. Das alleine wäre schon Grund, das abzulehnen, aber die Datensparsamkeit eines solchen Prozesses könnte man dadurch gewährleisten, dass man einfach diejenigen Leute, die diese Daten erheben, nämlich zum Beispiel die Landesverbände und niederen Gliederungen, darum bittet, diese Daten zu überprüfen. Da gibt es nämlich genug Leute, die das auch tatsächlich schon sowieso bearbeiten. Da muss man nichts zentral überprüfen und dann kann man auch rückmelden, ob jemand eine Person ist oder nicht, ob seine Adresse sich geändert hat oder nicht. Dafür braucht es keine Bundeskiste. Darf ich dazu was sagen? Das mit der Datensparsamkeit, das haben wir aus dem Grund gemacht, damit eben halt nicht. Wir waren ja davon ausgegangen, dass das tatsächlich Verifizierungspiraten sind, damit halt nicht rechnen, Mitglieder Datenbank umfuscheln. Haben wir gesagt, wir trennen das ab. Und in dieser Datenbank, in der Bundeskiste, liegen ja tatsächlich auch nur Hashes und keine weiteren Daten im ES. Und die Sache mit den, dass sie unteren Gliederungen das machen können, das ist ja genau das, was im Moment passiert. Dadurch, dass sie sich im Moment untereinander austauschen, ist tatsächlich möglich, für übers Bundesgebiet verstreut Sorgen umzulegen. Das war eben halt die Sache, die wir mit einer zentralen Anlaufstelle sozusagen unterbinden wollten. Wir haben doch eine zentrale Anlaufstelle, das ist die zentrale Mitgliederdatenbank. Wir können in dieser, um das mal eben kurz zu erklären, wir können in dieser Mitgliederdatenbank, aber haben wir natürlich Datensätze. Und wir wissen letztendlich nicht, ist dieser Datensatz, wo Jens Seitenbusch drinsteht, ist das wirklich jemand, der 16 Jahre ist, der hier wohnt oder eine deutsche Staatsangehörigkeit hat? Das war ja in diesem ersten Antrag so dieser Hintergrund dahinter. Oder ist Jens Seitenbusch eine erfundene Person? Also für mich war diese Intention ganz klar vertreten kann dahinter, dass sich im Moment Leute für 0 Euro hunderte Tausende von Mitgliedschaften sozusagen erkaufen können. Also es ist ja noch nicht mehr erkaufen. Also ich kann letztendlich jetzt hier Mitgliedsanträge erstellen, die auf verschiedene Namen, E-Mail-Adressen gibt, die dann am Meer, ist letztendlich kein Problem. Und erlange damit Zugriff auf Meinungsbildungstools. Ich will noch nicht mal Liquid Feedback irgendwie herausstellen, sondern ich kann an Umfragen teilnehmen, ich kann an einer ich kann die Antragsreihenfolge über eine Lime-Survey-Umfrage, die ja jetzt in Kürze kommt, kann ich durch meine Mitgliedschaften, die ich mir sozusagen angelegt habe, kann ich die massiv beeinflussen, ohne dass ich einen Euro bezahlt habe. Weil diese ganzen Systeme sind ja im Moment unabhängig von der Stimmberechtigung, es geht ja nur um die Mitschaft. Und ich kann natürlich auch, diese ganzen Systeme könnte ich auch natürlich auf Stimmberechtigung setzen, aber dann kann ich natürlich auch für jede Mitgliedschaft 48 Euro bezahlen und erkaufe dadurch natürlich auch eine Meinungshoheit. Und das ist so dieser Hintergrund, den ich ganz klar nachvollziehen kann, dass ich sagen kann, ja, natürlich, das ist nicht reale, satzungsgemäße Mitgliedschaft, dass jemand sich diese Sachen so erkauft, um meinen Verständnishintergrund kurz zu erklären. In Ordnung. Was ich, kommen wir vielleicht nochmal generell, was sich auch in den Fragen ein bisschen widerspiegelt und was ich in anderen Mumble-Diskussionen, die jetzt fernab von dieser geplanten liefen, mitbekommen habe, ist, dass vielen Mitgliedern nicht klar ist, welches Ziel mit dieser Bundeskiste verbunden ist und viele sich fragen, wenn das doch gar nichts an Änderungen bringt, man sich auch nicht verifizieren muss, so ungefähr, was diese Zielsetzung ist und diese Unsicherheit, die da eben bei vielen Mitgliedern ist, lässt dann eben auch eine Ablehnung entstehen. Insofern könnt ihr vielleicht nochmal auch die Antragsteller sagen, was denn diese Zielsetzung auch langfristig von der Bundeskiste sein soll. Okay. Was Sven schon gesagt hat, ist, im Moment haben wir Datensätze. Ja? 30.000, 40.000, 20.000, ist ja auch egal. Wir wissen aber nicht, wie viele dieser Datensätze alle Eigenschaften haben, die du brauchst, um tatsächlich ein satzungsmäßiges Mitglied zu sein. Um ein satzungsmäßiges Mitglied zu sein, musst du eine natürliche Person sein, älter als 16, deutscher Staatsbürger oder nicht deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, allen Datensätzen, die da drin haben, inklusive Sockenpuppen, aus Versehen doppelte Datensätze. Ich will da gar nicht irgendwie die Sockenpuppenparanoia so schüren, sondern da passieren einfach irgendwie Fehler und da sind Sachen doppelt und dreifach und kann ja mal vorkommen. Aber all diese Datensätze nehmen im Moment an der Willensbildung teil, auch außerhalb von Liquid, was irgendwie Sven auch schon gesagt hat. Das heißt, wenn wir uns selber ernst nehmen wollen, wenn wir unsere Satzung selber ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir rausfinden, wie viele satzungsgemäße Mitglieder wir denn tatsächlich haben. Alles andere, sozusagen diese Diskussion um die Anwendungsmöglichkeiten, kommt halt danach. Das heißt, die Gliederungen beschließen danach, wer wozu Zugang hat und wie welche Berechtigungen sind. Aber als allererstes müssen wir rauskriegen, wie viele Datensätze tatsächlich satzungsgemäßen Mitgliedern entsprechen. Und das war die Idee der Bundeskiste. So, wir haben eine weitere Wortmeldung. Der Captain Nemo und alias, du bist hier auf dem Podium. Du kannst eigentlich immer direkt antworten, wenn du was sagen willst. Weil wenn ihr euch da auch noch eintragt, wenn ihr was sagen wollt, wird es wirklich zu viel. Dafür ist ja das Podium da. Also erstmal Captain Nemo. Ja, ich habe so ein Problem damit. Ich habe schon hier in die Seite mit reingepackt. An der Willensbildung nehmen ja nicht alle Mitglieder teil, die wir hier haben, mit oder ohne Beitrag, sondern immer nur ein relativ trauriger Anteil von 10 oder vielleicht, wenn es gut geht, 20%. Das ist ja der eine Part. Und der andere Part ist, wenn wir das jetzt uns anschauen, die Mitglieder werden ja bei der kleinsten, bei der niedrigsten Gliederung im Regelfall aufgenommen. Das heißt, die sind auch verantwortlich dafür, dass sie diese aufnehmen, auch reale Menschen sozusagen mit Fleisch und Blut sind und keine Hauskatzen oder irgendwelche virtuellen Figuren. Wir haben des Weiteren in allen Verbänden Schatzmeister und Gensek, die ohnehin einen Zugriff auf Sage haben. Das heißt, da diese die Mitglieder mit aufnehmen, sie auch in diesem Prozess verifizieren können, sind sie auch in der Lage, direkt im Sage hier sozusagen einen Haken dran zu setzen und zu sagen, ja, das ist einer aus Fleisch und Blut, den gibt es auch wirklich und den gibt es nur einmal. Das andere ist, Wir unterscheiden jetzt hier oder sagen, ja, die Furcht vor Sockenpuppen, die wir haben, die ist ja wohl besonders in Mecklenburg-Vorpommern oder so etwas stärker. Wir haben ein Problem, und zwar sieht das so aus, wenn ich jetzt alle authentifiziert habe oder alle geprüft habe, alle Mitglieder, dann habe ich ja trotzdem den von mir angesprochenen niedrigen Beteiligungsanteil. Das heißt, jemand, der jetzt sich sozusagen, ich nenne es jetzt mal Superdelegierten, obwohl es jetzt nicht in dem Sinne trifft, werden will, der braucht ja nur zu einem inaktiven Piraten zu gehen und sagen, überlass mir mal deinen Account, ich zahle auch deinen Beitrag dafür. Und dann hat er zwar keine Sockenpuppe, aber eine Marionette. Die Wirkung ist aber identisch. Das heißt, die Bundeskiste hat an dieser Stelle gerade 0 Punkte gebracht. Möchte einer von euch antworten? Also, dass die Kiste an der Stelle 0 Punkte bringt, das finde ich nicht, weil das deutlich mehr Aufwand macht, sich im Liquid zum Beispiel Leute herauszusuchen, die inaktiv sind und die dann in irgendeiner Form zur Übergabe zu bewegen. Da kann ich mich besser mal einen Nachmittag hinsetzen und dort Mitgliedsbeiträge ausfüllen. Also da finde ich, dass die Bundeskiste da schon dazu geeignet ist, die nötige kriminelle Energie deutlich zu erhöhen. Ja, das glaube ich insofern nicht, weil ich gehe ja nicht ins Liquid und suche mir da Leute raus, sondern ich suche mir ja Leute raus, die nicht im Liquid sind und lass mir deren Code geben. Nämlich hier bei mir im Kreisverband. Ich kenne die, ich weiß, das sind welche, die machen nichts und die haben auch nicht vor, was zu machen. Die wollen einfach nur, im Zweifel zahlen die sogar ihren Beitrag selber und wollen die Sache so unterstützen, ansonsten ihre Ruhe haben. Und von denen, da gehe ich hin, lass mir deren Account geben und dann gehe ich ins Liquid und stimme mit ab. Ich muss sagen, das überzeugt nicht. Also ich meine, mag daran liegen, dass ich bei mir in der Umgebung nicht so viele Leute kenne, die sprachliegende Invite-Code rumliegen haben, aber okay. Ich mache einen Halt noch. Zum einen wäre es ganz praktisch, wenn wir den Fokus vom Feedback wegkriegen, weil da Feedback und die Bundeskiste zwei verschiedene Systeme und Feedback wäre in der weiten Zukunft eines von vielen Systemen, was in der Bundeskiste sortieren könnte. Das andere ist, die Weitergabe von Accounts oder Zugängen ist ein Problem, aber kein Problem, was die Bundeskiste wird. Wenn sich dann zwei Leute akkreditieren an der Partei und sagen, ja, wir sind ja gut, wir haben diese drei Eigenschaften, die man brauchen, die man haben muss. Und wenn die sich dann untereinander absprechen und Kundendaten zu System oder dieselbe E-Mail-Adresse nutzen, damit die Einladung zu Leimsowierungen gleichzeitig ankommen, dann ist das so und das wird auch durch die Bundesliste nicht verhindert werden. Soll es auch gar nicht, Bundesrat am Fokus. Na, welchen Unterschied macht ihr denn zwischen Sockenpuppen und Marionetten? Den, dass uns Marionetten im Moment einfach nicht interessieren. Ihr wollt doch aber ein Ergebnis erzielen. Ihr wollt ein authentisches Abstimmungsergebnis für was auch immer haben. Dann müsst ihr doch alle die ausschließen, die nicht selber mit ihrem eigenen Account abstimmen. Also nochmal, das geht nicht primär um Liquid Feedback, sondern es geht darum, völlig weg von Liquid Feedback geht um Mitgliederdatenbank. In der Mitgliederdatenbank ist eine Anzahl von, schieß mich tot, so und so viel, 10.000 Einträgen. Und wir haben einfach keine Ahnung davon, welches davon wirklich eine echte Person ist und welches davon wie auch immer entstandene Extra-Datensätze sind, die halt für alles Mögliche benutzt werden können. Unter anderem auch um auf Liquid zu greifen. So, das ist der Fokus der Bundesliste. Das ist das Einzige, was wir damit erreichen wollen und was das dann hinterher sozusagen für Nebeneffekte hat, unter anderem auf Liquid, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber es geht halt nicht Liquid und deswegen ist einfach die Frage, ob sich da zwei Leute zusammenmeißen und sich ihren Liquid-Account halten, ist einfach außerhalb des Scopus von der Bundeskiste. Aber die ist doch vielleicht keine Selbstbefriedigung, die Bundeskiste. Ich mache doch jetzt nicht die Datensätze sauber, einfach nur mal, damit ich saubere Datensätze habe. Das hat doch ein Ziel. Wenn ich also es nicht für solche Anwendungen wie zum Beispiel Liquid Feedback brauche, ich lasse das jetzt mal außen vor, dann frage ich mich ja, wofür brauche ich dann saubere Datensatzbestände? Ich mache dann jetzt mal den Ketzer. Also abgesehen zum Beispiel von der Lime-Survey-Umfrage, der zum Bundesparteitag, wo irgendwie jeder Datensatz eine Einladung kriegt, um an dieser Lime-Survey-Umfrage mit teilzunehmen und damit sehr wohl die Geschicke der Partei mit beeinflussen kann, gibt es noch eine ganz andere ketzerische Variante. Das heißt, wenn wir uns vielleicht nicht entscheiden können, das mit dem Liquid Democracy zu machen, weil aus welchen Gründen auch immer, wir aber irgendwann der Meinung sind, dass wir Delegiertenparteitage machen wollen, dann werden diese Delegierten anhand der Zahl der vorhandenen Datensätze in der Mitgliederdatenbank verteilt. Und auch dafür würde ich gerne wissen, wie viele Datensätze und nochmal nicht Mitglieder, sondern wie viele Datensätze entsprechen Menschen, die die Bedingungen der Mitgliedschaft erfüllen. Vielleicht nochmal als Ergänzung, also ich stelle, oder die Analogie, die ich da so sehe, korrigiert mich, wenn ich die vielleicht falsch sehe, ist halt der Akkreditierungsvorgang auf einem Parteitag. Da gehe ich ja dann auch hin und sage, hallo, ich bin Adios und ich will hier beim Parteitag mitnehmen und ich habe irgendwie ein Mitglied mal so und so und dann guckt irgendwie ein Akkreditierungspirat aus meinem LV, ist das dann ja, glaube ich, in der Regel, in die Datenbank rein, die er dann übrigens in dem Fall tatsächlich mit dabei hat, das heißt, die ist dann auf seinem Laptop drauf und wenn ich irgendwie ganz fies und so bin, kann ich ihm vielleicht sogar klauen. Das ist bei der Bundes wenn ich das richtig verstehe, über die Hashes eben anders. Das heißt, dem konnte ich aus seinem Laptop klauen und habe dann erstmal nicht. Ich könnte jetzt natürlich Bluthorsten und so weiter, bla. Aber vom Vorgang ist es eine Akkreditierung und dann kriege ich die Stimmkarten. Und wo du eben meintest, Marionetten und Sockenpuppen. Sockenpuppen wäre ja, eine Person hat mehrere Identitäten und das wird ja dann da sozusagen abgefangen, weil ich mich dann ja da auch irgendwie mit einem Ausweisdokument irgendwie akkreditieren muss im Parteitag. Dann kriege ich meine Stimmzettelchen und potenziell noch so ein Bändchen um den Arm. Aber ich sag mal, für die Abstimmung, für die Meinungsbilder, wenn da irgendwie 700 Piraten im Raum sitzen, dann kann ich auch meine Stimmkarte natürlich jemandem anders in die Hand drücken. Beziehungsweise es kann auch auf Parteitag vermutlich, würde es erstmal nicht auffallen, wenn jemand einfach sich die entsprechenden roten und blauen Zettelchen oder gelben Zettelchen ausdrückt und in die Luft hält. So, und solch ein Verfahren sozusagen auch außerhalb der Parteitage anzubieten. Und was man dann dahinterher mit macht, das würde ich auch so sehen, das kann dann, können dann die entsprechenden Gliederungen beschließen. Also wir als Bundespartei oder zum Beispiel ein Landesverband kann sagen, wir hatten bisher, unsere Mitgliederdatenbank sagt, wir haben da irgendwie 4000 Datensätze drin und jetzt können wir mal reingucken, von diesen 4000 Datensätzen sind 3928 verifiziert. Das heißt, da sind tatsächlich scheinbar wirklich viele echte Leute und auf dieser Basis können wir dann entschließen, was nicht eine Lime-Survey-Umfrage zu machen oder ein, was auch immer man dann hinterher damit macht. Und das finde ich eigentlich das Charmante, dass dadurch im Prinzip auch nochmal so ein Basisvotum da ist. Also wenn, was weiß ich, wie viele Mitglieder hat jetzt Berlin, irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 oder irgendwas, wenn sich dann nur 100 Piraten diesen Prozess unterziehen und sozusagen die Verifizierungsfleck irgendwie dann haben, dann ist natürlich auch schwer dann für einen Landesverband zu sagen, ja gut, wir machen jetzt irgendein System mit zum Beispiel irgendwie Lime-Survey mit nur für verifizierte Mitglieder, dann ist es halt schwierig, das auf Basis von irgendwie, wenn sich nur 5% akkreditiert haben, das dann zu machen, weil das kann dann ja auch nicht alles stimmen. Das heißt, das finde ich eigentlich ganz charmant, dass sozusagen da immer noch eine Art Basisvotum hinter ist und das war uns ja auch im Bufo wichtig, dass wir diese Punkte, die rausgenommen haben, in irgendeiner Form einen Sonderstatus jetzt schon festlegen, dadurch man ob das dieses Feld jetzt nun auf einem Datum steht oder auf Null, das können dann die Gliederungen selber entscheiden und jeder Pirat kann selber entscheiden, sich dazu verifizieren oder nicht. Darf ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz einhaken, auch im Hinblick auf Fragen im Pad, die gehen da so ein bisschen in die Richtung. Dann ich würde nur ganz gern auch Memo noch sagen. Es gibt noch ein anderes Punkt, wo das wichtig ist, dass man weiß, wie viele Mitglieder man tatsächlich hat. Das ist die Verteilung der Mitgliedsbeiträge. Die basiert teilweise auf der Anzahl der Mitglieder. Das ist auch die Verteilung der Parteienfinanzierung, die darauf basiert. Und es gibt Landesverbände, die sehr saubere Daten haben, zum Beispiel, da weiß man, dass 90% der Leute zahlen, also wahrscheinlich dahinter irgendwelche physischen Personen stehen, anderen ist ganz so. Das, was du beschrieben hast mit dem Leute geben ihren Account weiter, ist das typische Problem wie bei einer Briefwahl. Das kann die Bundeskiste einfach nicht lösen, weil du müsstest dann tatsächlich, wenn du das ausschließen willst, dass jemand für einen anderen abstimmt, dann musst du mit einer Urne abstimmen, wo Leute daneben stehen und gucken, dass nur der eine ist und auch, dass er nicht zum zweiten Mal kommt. Und das andere ist, die Bundesliste ist am Ende nichts weiter als eine dauerhafte Akkreditierung an der Partei, wie Arias schon gesagt hat, wie es am Parteitag passiert, nur halt dann für die dauerhaften auch zwischen den Parteitagen zum Interesse oder irgendwas einreden. Ich kann mal ganz kurz was sagen, weil der Kovac schon wieder den Chat hier im Mumble trollt. Es hat nicht damit zu tun, ja, wir haben Sage und wir haben Geld dafür bezahlt, weil wir eine professionelle Lösung brauchen, aber Sage heißt nicht, dass wir feststellen können, das ist ein echter Mensch und das ist ein wirklich satzungsgemäß Mitglied. Und ja, wir müssen das Geld ausgeben. Ganz kurze Ergänzung noch eben zu Alias, weil vielleicht eine Rückfrage kommen könnte. Es wird bei der Akkreditierung niemand die Mitgliedsdaten auf seinen eigenen Rechnern haben. Es wird über Live-Systeme werden die Rechner gestartet und haben nur beschränkten Zugriff auf einen Server. Nur ganz kurz als Ergänzung. Und um nochmal ein ganz wichtiges Missverständnis zu klären. Wir haben irrtümlicherweise in dem, wie schreiben wir eine Bundeskiste-Antrag, haben wir irrtümlicherweise geschrieben, wir würden Datenbank als Open-Source-Software zur Verfügung stellen, worauf natürlich sich viele gedacht haben, wir legen die fertige Hash-Daten irgendwo hin, jeder kann nehmen. Dem ist nicht so, dass das bedauerlich ist, ein Fehler, der uns da unterlaufen ist. Wir wollen Software als Ganze Open-Source machen und auf die tatsächlichen, auf Bundeskiste mit den Hashes können nur Verifizierungspiraten, wie auch immer die gefunden werden, Zugriff haben und zwar auch nur für Dauer ihrer jeweils vorliegenden Verifizierung veranstaltet. Also nur, dass keiner auf die kommt, wir würden allen ernst irgendwo offen Mitgliedsdaten, ähnliche Daten ins Netz. Die kriegst du von mir auch nicht. Schade. Nö, gibt's nicht. Darf ich mal? Du kriegst jetzt nichts auf der Rednerliste mit unendlich vielen Punkten. Genau. Okay, also das finde ich ganz schön, die Diskussion hier, weil das eigentlich so ein zentrales Problem ist, was wir jetzt hier haben. Dank Internet und eBay und überall wird man mehr oder weniger verifiziert oder halt weniger, bei Liquid Feedback anscheinend weniger. Und ja, ich denke, man wird nicht drum rumkommen, um so Verifizierungsmethoden, Mechanismen, um einfach feststellen zu können, ist es ein Hund oder ist es ein Mensch oder wie ihr sagt, also gerade diesen Identität, gut, Identitätenklau kann man natürlich immer noch machen, indem man jemands Computer hackt, dass ich vielleicht den Private Key klaut. Da würde ich sagen, Warum sollte man nicht gleich, wenn man Leute verifiziert, sagen, hey, hier, mach mal Public-Private Key, gib uns den Public Key und dann, wenn er auf einen Parteitag kommt, dann kriegt er vielleicht ein Passwort zugeschickt. Das muss er dann entschlüsseln. Wenn das Passwort entschlüsselt, dann ist er quasi verifiziert, weil nur er kann ja dieses Passwort entschlüsseln, weil nur er hat im besten Fall seinen Private Key. Und der schöne Nebeneffekt ist dabei, dass man gleich quasi auch eine verschlüsselte, sichere Kommunikation unter den Mitgliedern, verschlüsselten, sicheren Kommunikationskanal unter den Mitgliedern aufmachen kann, was vielleicht früher oder später sowieso mal wichtig wird. Dann genau prinzipieller Umgang mit digitalen IDs. Da gibt es einfach noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt hier drüber reden. Viele finden die Idee bestimmt scheiße, aber man könnte das Ganze, das fehlt eigentlich noch ein bisschen im Netz. Ich weiß nicht, ob euch was einfällt. Okay, Postident, alles klar. Aber im Endeffekt fehlt wirklich ein Service, der quasi Vertrauen schafft zwischen den Netzteilnehmern, um einfach zu wissen, ja, die Person bei eBay existiert wirklich und wenn der mich verarscht, dann kann man da irgendwie, ja gut, ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich jetzt quasi eine Plattform habe, wo man, keine Ahnung, Werkzeug verleiht und so und ich würde ja niemanden, den ich nicht kenne, mein Werkzeug verleihen, aber wenn es da eine Plattform gibt, die quasi Vertrauen schafft, weil dort verifizierte Personen sind, dann ergeben sich daraus ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Theoretisch könnte die Piratenpartei damit dann sogar den Dienst anderen anbieten und sagen, hey, wir verifizieren für euch Leute, und ja, okay, egal. Und das mit den dummen Delegierten, ja, dass jemand anders seinen Account gibt, das wird immer vorkommen. Also ich finde es schön, wenn mein Bruder mir seinen File-Hoster-Account gibt und so. Und ja, wenn er mir vertraut, dann ist das okay. Genau, was ich noch wichtig fände, dass es vielleicht eine zentrale Stelle gibt, sei es im Wiki oder irgendwo, wo drin steht, wo welche Daten über Mitglieder gespeichert werden, dass da einfach jeder weiß, okay, da wird über mich gespeichert und wenn man will, kann man da hingehen und sich dann die Daten geben lassen, weil es sind ja meine eigenen Daten, also dass dieses Recht auf Datenselbstbestimmung quasi gewährleistet wird und da auch eine gewisse Transparenz da ist. Jo, ich bin fertig, ich lösche es wieder, danke. Darf ich da was antworten? Okay, was antworten? Ja, ganz kurz. Mach du zuerst, Alias. Ja, was du ja vorschlägst, finde ich eine großartige Idee, eine Certification Authority, irgendwie eine Piraten-CA, die irgendwie GPG, PGP, OPGP Key sein, total gute Sache, bin ich auch schwer dafür, aber das ist sozusagen ja ein Prozess, der hinterher kommt. Ne? Wenn ich deinen PGT-Key jetzt einfach mal als Alias mit meinem PGT-Key signen wollen würde, würde ich von dir sozusagen ja auch ein amtliches Ausweisdokument verlangen, um zu gucken, ob sozusagen deine Real-Name-Daten in deinem Zertifikat, in deinem Public-Key mit dem übereinstimmen, was in deinem aussteht. Und dann zahle ich deinen Key. Das wäre jetzt natürlich ganz großartig, wenn die Partei eine zentrale CA hätte, die so etwas machen würde. Das heißt, wenn ich sehe, irgendein Public Key ist mit dem Piraten-CA-Key gesigned, dann hat die Piratenpartei nach Verfahren X, das gehört zu einer CA dazu, dass genau beschrieben wird, wann sie, unter welchen Umständen halt so ein Key signed, kann ich sicher sein, dass das zum Beispiel irgendwie ein verifizierter Pirat ist. Das, was Bundeskiste im Prinzip macht, ist zu beschreiben, wie so eine Verifizierung vorgehen könnte. Das heißt, auf Basis der Bundeskisten-Daten könnte man dann zum Beispiel irgendwann mal auf einem Parteitag beschließen, wir führen eine Piraten-TA ein. Und die arbeitet so, dass die Keys mit einem entsprechenden Fingerprint übereinstimmen, wenn das entsprechende Mitglied irgendwie verifiziert ist. Das heißt, das käme danach und wäre sozusagen ein Anwendungsfall potenziell dieser verifizierte Status. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast für Webseiten und so, da kann Hilope, weiß nicht, vielleicht mehr zu sagen. Es gibt ja dieses Projekt, dieses ID-Servers. Das machen irgendwie Piraten aus Thüringen oder so ähnlich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist halt so ein Open-ID-Server, den die eben implementieren, womit du dann eben so eine Single-Sign-On-Kiste machen könntest. Und auch die könnte potenziell dann wieder von diesem Verifizierungsstatus profitieren. Das war das, was ich sagen wollte. Aber die Mitgliederdatenbank ist nicht eure Spielwiese, Leute. Dazu habt ihr keinerlei Berechtigung und auch keinen Auftrag. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken, auch Alias, wenn ihr solche technischen Fachtermini benutzt, die vielleicht jetzt nicht allen Zuhörern geläufig sind oder neu einführt zum ersten Mal benutzt, vielleicht kurz erklären, was das auch ist, weil ich glaube, das ist auch ein Problem in dieser gesamten Diskussion, dass manchen das technisch überhaupt nicht in Ansätzen klar ist und vielleicht versuchen, wenn es möglich ist, da ein bisschen was zur Erläuterung sagen. Ich wollte da ganz kurz zwischengerätschen, weil mir geht es nämlich gerade ganz genauso. Keys und hier und hast du nicht gesehen. Also erstens führt es, glaube ich, wie Alias ja auch auch schon gesagt hat, alles, das kann alles hinterher passieren und das kann man da irgendwie alles total ranklöppeln. Wahrscheinlich kann man auch noch einen Wasserkocher und einen Toaster ranklöppeln. Mir war dabei total wichtig, dass auch Menschen wie ich, die mit alledem digitalen Kram überhaupt nichts zu tun haben, daran teilnehmen können. Du gehst irgendwo hin, zeigst einen Ausweis und hast einen Haken. That's it. Also bis ich das erste Mal irgendwie so ein PGP-Key hatte und verstanden habe, habe ich bis heute nicht, wie das funktioniert. Sind irgendwie anderthalb Jahre Piratenpartei vergangen und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen anmaßend von den ganzen Techie-Leuten zu glauben, dass jeder andere das irgendwie auch kapiert und irgendwie easy-peasy für sich hinkriegt. Wenn gerade keiner sagt, gehe ich kurz noch jetzt ein. In der Bundessatzung Abschnitt A, Paragraph 2, Mitgliedschaft, Absatz 3, Satz 2, die Bundespartei führt ein neutrales Ratzeichen. Das heißt, der Bundesmann ist für den neutralen Mitgliedsratmann verantwortlich. Das ist meine Auffassung, weiß das aber ich halt falsch. Es gibt ja auch eine zentrale Mitgliederdatenbank, aber es ist nicht die Berechtigung, jetzt DNA-Proben von Leuten zu nehmen, um zu verifizieren, ob sie echte Personen sind oder Androiden. Das ist nicht die Aufgabe einer Mitgliederverwaltung. Wir nehmen keine DNA-Proben. Ich glaube, wenn man auf das Niveau kommt, dass wir das mit DNA-Proben vergleichen, sollte man sowas. Ach, ihr versucht tatsächlich sowas Ähnliches zu machen, das ist euch scheinbar aber nicht klar. Die Parallelen zu Steuer-ID und der Problematik, die da auch schon übrigens bundesweit auftritt, mit Groß-Kleinschreibung, die euch bei den Hashes das Genick brechen wird, ist aber eklatant, diese Dinge. Zentrale Datenbanken sind immer schlecht an der Stelle als Lösung. Das wissen wir, da haben wir seit Jahren dagegen gekämpft. Und es ist eure Aufgabe, mit den existierenden Mitteln der Mitgliederverwaltung und der Generalsekretäre, die alle vorhanden sind, dieses Problem so gut wie möglich zu lösen. Mehr nicht. Ich sag noch mal eben ganz kurz was dazu ergänzend, weil vorhin auch die Frage kam. Im Moment ist es so, jede Gliederung verwaltet in ihren Bereichen irgendwelche Daten, hat irgendwelche Excel-Tabellen gespeichert und wir haben im Moment eine 50-fache Datenhaltung auf irgendwelchen Ebenen. Und wir können nicht auf 50 verschiedenen Ebenen irgendwelche Datenhaltungen haben. Das ist überhaupt nicht datensparsam, was wir im Moment machen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit auf eine zentrale Mitgliederverwaltung, wo wir mittlerweile richtig gut mit den Gen 6 zusammenarbeiten auf allen Ebenen, dass wir sagen können, wir haben eine zentrale Mitgliederdatenbank, da können alle Daten gespeichert werden. Dort sind die Daten, die haben in extra Systemen letztendlich auch nicht mehr zu suchen. Wir sind an diesem Weg und wir werden da jetzt immer weiter dran arbeiten und diese Möglichkeit schaffen. Und das, was Jens eben gesagt hat, ist, zentrale Datenbank ist total schlecht. Ja, dann hast du in 50 Gliederungen hast du alle möglichen Datensätze liegen und du weißt überhaupt nicht, wie diese Systeme abgesichert sind. Nein, die zusätzliche. Ich rede ja von der Bundeskiste. Ich rede nicht von der Mitgliederdatenbank. Die Mitgliederdatenbank ist unstrittig und die erzeugt einen gewissen Zweck. Und die Bundeskiste macht eine neue Datenbank auf mit einem anderen Zweck. Die Bundeskiste macht keine neue Datenbank auf, sondern die Bundeskiste ist letztendlich das Umsetzungssystem, wie die Schnittstelle zur Mitgliederdatenbank ist. Nein, das ist eine neue Datenbank. Das steht da so und es geht auch gar nicht anders. Ja, aber dort werden keine Mitgliederdaten, sondern da wird nur über die Hashes. Hashes sind Mitgliederdaten. Pass auf. Lass mich den Satz zu Ende bringen, bitte. Über diese Hashes können wir gerne diskutieren, weil das ist auch ein Punkt, der für mich an dieser Stelle technisch noch nicht so hundertprozentig festgelegt ist. Und das ist einerseits, wir haben bisher eine ganz konstruktive Diskussion geführt hier, finde ich, wo wir über die Intention und die Gründe und so gesprochen haben. Und wenn wir jetzt auf eine technische Ebene gehen, dann denke ich mir, dann können wir wirklich über ganz andere Sachen sprechen. Aber wir sprechen jetzt im Moment überhaupt erstmal vom Sinn und Zweck und von der Intention dieser. Und ich denke mir, da sollten wir jetzt vielleicht überhaupt diese, ich würde jetzt sowieso ganz gerne, wir verhasseln uns bei jedem Punkt ein bisschen die Wortmeldung auch gleich mal weiter durch. Ja, aber für jeden, der nicht technisch denken kann, ein Hash ist einfach ein Fingerabdruck. Und genauso ist es ein Fingerabdruck von meiner Mitgliederdaten. Deswegen geht es ja auch, sonst würde es ja gar nicht gehen, wenn es nicht persönlich wäre. Ja, aber irgendwie müssen wir dieses Thema dann natürlich so umsetzen. Ich habe da noch ein paar alternative Möglichkeiten, wie es möglich wäre. Mit Pro und Contra kann man das gerne nochmal diskutieren. Aber ich würde jetzt gerne mal wirklich so ein paar Wortmeldungen noch weiter, sonst kommen wir da auch, denke ich mir, nicht wirklich weiter mit den Hashes. Da gibt es ja noch etliche Fragen im Pad. Hallo, da mache ich mal weiter. Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt ist, warum muss es überhaupt eine Bundeskiste sein? Warum kann es nicht eine Landeskiste sein in den Landesverbänden, die das unbedingt einführen wollen? Also wieso machen das nicht einfach nur Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und probieren das mal aus und schauen mal, ob sich die Mitglieder damit überhaupt zurechtfinden und es überhaupt gut finden und vielleicht Probleme sehen. Der zweite Punkt ist, oder eigentlich auch viel wichtigerer Punkt ist, wenn das Ganze wirklich freiwillig sein soll, wie behauptet wurde, dann ist dieses Feld, verifiziert oder nicht verifiziert, nicht sonderlich aussagekräftig, weil man mag vielleicht ein paar Mitglieder haben, die sich da verifizieren lassen. Doch bei all den anderen Mitgliedern, bei denen man sich nicht die Informationen, also die nicht verifiziert wurden oder die gar nicht gekommen sind, weiß man eben weiterhin nicht, ob sie existieren. Und das heißt, wenn man sich jetzt mal die Realitäten in einer Partei anschaut, da sind vielleicht maximal 10% der Mitglieder aktiv. Und so wie ich die Piraten kenne, sind wahrscheinlich auch viele dagegen, überhaupt ihre Daten nochmal so explizit verifizieren zu lassen und in einer extra Datenbank speichern zu lassen. Das heißt, es werden vielleicht auch nur ein paar Prozent von denen wiederum sich verifizieren lassen. Und dadurch wäre der Informationsgehalt dieses Feldes schon mal vollkommen überhaupt nicht sinnvoll. Darf ich da nochmal kurz einhaken? Ist bei dir eigentlich nur in einem Nebensatz gefunden? Du sagst, da werden neue Daten, oder wie hast du das ausgedrückt, dass sie neue Daten preisgeben? In der Bundesliste werden keine neuen Daten, außer dem Verifizierungsdatum, werden keine neuen Daten. Denn wir werden aus den bestehenden Daten, werden wir diese beiden Fingerabdrücke generieren und dann wird während der Verifizierung, wird derjenige seinen Namen, Vornamen, Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit ist gerade noch in der Schwebe, wird das angeben und anhand dessen wird verifiziert. Also auch so Sachen, es lag ja das Gerücht in der Luft, dass dann plötzlich das Geschlecht erfasst wird und so weiter, so weiter. Es werden keine neuen Daten erhoben. Das ist mir ganz wichtig. Das Einzige, was dabei erhoben wird, ist tatsächlich das Datum der Verifizierung. Ja, und das ist eine Information, das ist ein Datum und eine Information, dass jemand bereit war, überhaupt sich verifizieren zu lassen. Okay, das war. Es ist nur, es wird immer wieder vorgeworfen, dass wir das benutzen würden, um hier im Prinzip den kompletten Perso samt Schuhgröße abzulutschen. Und das ist eben genau nicht das, was passiert. Das einzige Datum, was dazu kommt, ist eben, dass du da gewesen bist, dich hast verifizieren lassen. Könnte jemand die erste Frage beantworten? Ja, mach ich mal. Es gibt ein eine Bundesmitgliederdatenbank, nicht umsonst, weil es steht ja auch in der Satzung. Wir wollen das absichtlich sozusagen bundesweit machen, weil es im Moment einfach die Möglichkeit gibt, in jeder Gliederung nochmal eine Mitgliedschaft sogar mit derselben Identität anzulegen. Das heißt, wenn ich nicht so ein, also jetzt wieder Horrorszenario, wenn ich nicht so ein bunter Hund wäre, dann könnte ich eine Mitgliedschaft in MECOM haben und eine in NRW und eine in Bayern und ich könnte mit dieser Identität auch auf sämtlichen Landes- und was auch immer für Gliederungsparteitagen abstimmen. Das ist absurd, aber das ist im Moment noch möglich und das würde ich ganz gern verhindern auf die Dauer. Ist eigentlich eine schöne Sache. Ich bin jetzt durch die BUFO-Tätigkeit auf vielen Landesparteitagen. Mir juckt immer so ein bisschen in den Fingern mitzustimmen. Danke für den Tipp, Katja. Dafür braucht man keine Bundeskiste, dann macht man eine Suche über der zentralen Datenbank, der berechtigte Generalsekretär und eliminiert die Dubletten. Punkt. Wenn ich mich als Hans Müller anmelde in Hessen oder in Schleswig-Holstein war ich jetzt auf dem Landesparteitag, wenn ich irgendwie Sören Müller bin irgendwie und von Husum komme, wie will man das dann finden, dass das dieselbe Person hinter dem Datensatz steht wie Markus Barenhoff aus NRW? So. Zu den Dubletten, das Rennrad kurz weg ist in der Tochter drin, das würde ich kurz nach hinten schieben, das Thema, weil dazu kann er aus seiner Erfahrung ergänzen, was sagen. Da haben wir nämlich in den letzten Tagen ziemlich viel Spaß gehabt mit Dubletten in der Datenbank, da kann er da noch was ergänzen, solange Gott das recht mal lassen. Ich hätte jetzt Haltungs auf der Wortmeldungsliste. Ich war auch da. Hast du die nicht drüber eingetragen? Ich weiß es wirklich nicht, wie er sich drüber eingetragen hat. Contio war jedenfalls plötzlich drüber und da war Saitix eigentlich davor. Ich weiß, dass du doch da bist. Darf ich noch kurz nachhaken? Weil meine zweite Frage wurde bisher noch nicht beantwortet. Wenn dieses Merkmal erhoben wird und es praktisch nur von ganz wenigen Prozent der Mitgliedern erhoben wird, welche Bedeutung hat es dann für uns? Prinzipiell die Bedeutung, die einzelnen Landesverbände ihm zumessen. Also man kann sich ja durchaus vorstellen, dass die Landesverbände, die zukünftig eine ständige Mitgliederverwaltung, Versammlung haben, allerlei Feedback ist wieder das Beispiel, leider, aber diejenigen, die das haben, könnten für sich in die Satzung irgendwann schreiben, wenn das System lang genug läuft, dass ausschließlich die Leute stimmberechtigt sind, die identifiziert worden sind, um halt genau zu vermeiden, dass Menschen doppelt oder dreifach abstimmen können. Also das ist halt die Theorie, wenn das System länger läuft, dass man daraus solche Sachen dann speisen könnte. Ja, wenn es darum geht, dass jetzt 34.000 Daten am Ende vielleicht 500 akkreditieren, dann muss man natürlich feststellen, dass das eine Summe oder eine Zahl ist, mit der man dann stellt man fest, okay, das nutzt keiner und dann war es das halt, wenn gegensätzlich einmal 15.000 sich verifizieren, dann ist das eine Summe von Leuten, mit der man tatsächlich wieder umgehen kann. Und das ist eine hypothetische Frage, die du gerade sich erst antworten lässt, wenn es tatsächlich so weit ist, wenn 34.000 rum sind und wenn wir einmal den Zyklus durch haben, wenn wir dann eine Zahl haben, sagen, es haben 33.100 akkreditierte Partei, dann kann man mit der Tat umgehen, woher ist das halt spekulativ. Wenn es ganz wenig sind, dann gebe ich dir recht, dann kann man es halt nicht nutzen. Hier ist auch wieder die erste Frage, warum probiert ihr das nicht erstmal in einem Land aus? Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, schaut, wie viele Leute sich überhaupt verifizieren lassen, obwohl das ja dort wahrscheinlich noch sehr populär ist. In anderen Landesverbänden ist sowas ja gar nicht geplant, wie eine ständige Mitgliederversammlung. Und schaut erst dann, ob sich das auch im Bund lohnt, weil es ist jetzt ein großer Aufwand, der dann gemacht werden würde. Und einen Nutzen hätten wir nicht, denn dieses Argument, es gäbe Mitgliedern mehrere Landesverbänden, zählt auf Parteitagen auch nicht, weil dort kann man das auch eindeutig bei der Akkreditierung verifizieren und könnte dann die Datenbanken tatsächlich abgleichen. Also der Aufwand steigt nicht, weil die Software gebaut werden muss, die es ja auch irgendwie gibt, so ein Missverständnis. Es gibt noch keinen Byte von Software. Wenn Software dann gebaut wird, ob die jetzt Bundeskiste heißt oder Mecklenburg, das ist völlig wahr. Man kann die natürlich dann auch nur nutzen, indem der Verifizierungsapparat sich nur in Mecklenburg meldet, Bayern meinetwegen, dass keiner macht, auch keiner so Verifizierung agieren lässt. Deinen zweiten Punkt, wir sind leider vergessen. Vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, da wollte ich noch einen Satz dazu. Der zweite Punkt war, dass es Landesverbände nicht betrifft, die einfach nur bisher Parteitage machen und die sowieso akkreditieren. Achso, du meinst diese, dass ich mich nicht an drei Parteitagen nacheinander akkreditieren kann. Ja, das kommt auf die Auffassung an, wie eine Akkreditierung durchzuführen. Das ist ja durchaus die Rechtsauffassung, dass man mit so einem Ausweis, so einem Mickey Mouse, Tiefausweis ausweisen können sollte. Wenn man jetzt dann unbekannter ist, dann würde das theoretisch schon klappen. Allerdings ist das ein Szenario, was die durch den ausnimmt. Ich gebe an den nächsten Redner weiter. Okay, das ist indiziert. Also, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Also für mich ist das alles ein etwas sehr starkes Gelaber von unerfahrenen Leuten. Ja, zudem muss man sagen, dass Datenschutz und solche administrativen Aufgaben natürlich immer einen Interessenkonflikt haben. So, wir haben zwei Fälle. Das einmal ist die Pflicht des Vorstandes oder der Funktionäre wie Geschäftsführer etc., die Mitglieder entsprechend aufzunehmen als Menschen. Ja, das bedeutet, man muss davon ausgehen, dass die Mitglieder, die in der Datenbank drin stehen, auch wirklich Menschen sind und dass ihre Authentifizierung auch schon längst erfolgt ist, nämlich in der zentralen Mitgliederverwaltung. Punkt. Was jetzt erzeugt werden soll, ist ein Hash. Ja, dieser Hash ist nichts eindeutiger als ein eindeutiger Key, der etwas umgehen soll, nämlich dass man die Mitgliederdatenbank öffentlich macht. Also hat man jetzt eine Bundeskiste sich erkoren, die eine Referenz erzeugt, also eine Pseudonymisierung desjenigen, die dann zentral abgefragt werden kann. Zum Beispiel bei Abstimmung eines, sagen wir, permanenten Parteitages oder sonst irgendwas. Das Problem dabei ist aber die Rückreferenzierung. Das bedeutet nämlich der Personenbezug dieses Datums, nämlich dieses Referenzkeys, auf den sich wiederum andere Datensätze beliebig referenzieren können. Das bedeutet also, wenn diese zentrale Bundesdatenbank, die dann erzeugt wird, also diese Hash-Datenbank, letztendlich der Authentifizierung für andere Prozesse dient oder der Gültigkeitmachung irgendwelcher Zugänge, Steuerungsräume oder sonst irgendwas, werden die immer mit beliebigen weiteren Daten verknüpft, die wiederum rückreferenzierbar sind auf die Person. Und damit haben wir erstmal generell ein Datenschutzproblem. Ja? Was für mich da natürlich die Frage ist, ja, also wenn ich mal nicht von Unwissenheit ausgehe, was ist die Motivation dieser ganzen Sache? Und da muss ich leider feststellen, dass es hier natürlich auch um eine Art soziale Kontrolle geht. Man möchte wissen, wer zu welcher Sache was gesagt hat und möchte das eben entsprechend rückreferenzieren können auf die Person. Wer immer dann dazu Zugang hat zu dieser Rückreferenzierung, das wird dann wahrscheinlich auch noch ausknobelt. Also ich halte davon gar nichts. Ich bin da Jens Meinung, man sollte das anhand der zentralen Mitgliederdatenbank machen. Man kann jederzeit bei einer Akkreditierung beim Bundesparteitag auch noch einen Haken setzen, dass man den schon mal physikalisch getroffen hat, wenn man das unbedingt will. Ja, aber letztendlich geht es wirklich darum, dass die Leute, die Mitglieder aufnehmen, ihnen Mitgliederrechnungen schreiben, vorher auch verifizieren, ob das wirkliche Menschen sind. Ansonsten ist da die Versäumnis zu suchen und das sind ganz andere zwischenmenschliche und normale Prozesse, die da abgehen. Da braucht man keine automatisierte Datenverarbeitung und auch keine Referenzkeys. Danke. Da möchte ich gleich was zu sagen, weil es da offenbar ein ganz fundamentales Missverständnis gibt. Außer dem Verifizierungsprozess wird niemand auf die Kiste zugreifen, um das ganz klarzustellen. Wer glaubt denn sowas? Natürlich wird das wieder ausgeweitet. Wir haben das auch bei Liquid Feedback gehabt, das war auch erstmal nur eine Testinstallation. Die wird regelmäßig platt gemacht. Ja, die Datenbank von Liquid Feedback sollte auch schon ein paar Mal platt gemacht werden. Jetzt also ich fände es jetzt ganz gut, wenn du die Daniela vielleicht mal ausreden lässt. Das ist einfach ein Grundsatz von einer höflichen Zusammenarbeit. Ja, dankeschön. Die Idee dahinter ist, wir erzeugen also aus den Mitgliederdaten, erzeugen wir bei Hash. Und die werden in die Bundesliste eingetragen und dann wird bei der Verifizierung in der Bundesliste das Verifizierungsdatum getragen. Und das wird regelmäßig in die Mitgliederdatenbank rückgespiegelt. Und bei diesem, also so wie wir uns das gedacht haben, wird bei diesem regelmäßig stattfindenden Synchrotest auch Kiste regelmäßig platt gemacht. So. Und das bedeutet, dass es ist nicht vorgesehen, dass jemals irgendjemand auf die Bundesliste zugreift. Die ist einzig und allein dafür da, um diesen Verifizierungsprozess von der eigentlichen Mitgliederdatenbank abzukoppeln. So. Und das bedeutet, dass wir dann in der Mitgliederdatenbank ein Datum haben, das für andere Dinge benutzt werden kann. Also ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wofür man sowas brauchen kann. Ja, ich schon, da fällt mir eine ganze Menge ein, da ich halt vom Fach bin. Ja, die Problematik ist, du erzeugst einen, sag ich mal, Dummy, einen Alias, den du nachher wieder rücküberträgst. Wieso machst du denn nicht gleich einen Zugriff? Ich meine, dann kann man direkt auf die Mitgliederdatenbank zugreifen und macht eine entsprechende Bridge oder sonst irgendwas, dann funktioniert das so, ja. Aber die Sache ist die, ihr sprecht von einer weiteren Datenbank, die eben im Zugriff steht und was natürlich auch wieder Begehrlichkeiten weckt, ja. Und sowas wird auch weiterentwickelt. Also, wie gesagt, Liquid Feedback sollte auch mal eine Testinstallation sein und wurde darüber hinaus jetzt schon instanziert, einfach durch die betriebliche Praxis, ja, und genauso kann es da auch vorkommen, also man sollte diese Daten vermeiden, dieses Datenaufkommen, ja, und das kann ich dadurch tun, dass ich eben diese Verifizierung über eine, sage ich mal, also ich meine, die Leute müssen ja jetzt auch buchen oder müssen auch ihre Buchhaltung über diese Kiste machen, ja, oder über die Mitgliederzentralbank, hier über das neue Sage-System, da könnte man genauso gut einen Anwendungsfall proklamieren, dass eben so eine Verifizierung stattfindet, das ist überhaupt gar kein Problem, da brauche ich keine weitere Hash-Datenbank oder sonst irgendwas. Ja, aber es macht schon Sinn, auch wenn man solche Systeme betreibt, dass man sich über DMZ, über Demilitarized Zones und so einen Kram Gedanken macht, sprich sich auch überlegt, welche Systeme man physisch von welchen Systemen abkoppelt. Und da finde ich diesen Vorschlag sehr, sehr gut, dass man sagt, wir entkoppeln die beiden Datenbanken und das wird auch in vielen Systemen, wo es eben um die wirklich ziemlich niedriglevelige Entkopplung von solchen Systemen geht, dann gerne gemacht, um eben diese Systeme voneinander zu trennen. Von daher ist es dann ein Mehr an Sicherheit an dem Stück, weil ich die Angriffsvektoren komplizierter gestalte. Und wenn ich die Begehrlichkeiten habe, dann bringt mir auch erstmal noch nichts. Wenn ich jetzt diese Hash-Datenbank habe, da könnte ich jetzt natürlich versuchen, eine Brute-Force-Attacke, also eine Attacke gegenzufahren, wo ich dann eben die ganz viele Hashes mit irgendwelchen Namen ausprobiere, um zu gucken, ob irgendeine Person potenziell darin aufhaucht. Aber das hilft mir ja noch nicht sehr viel weiter. Wenn ich das dann auch noch zurückreferenzieren wollte, brauchte ich wiederum die Mitglieder-Datenbank. Und dann habe ich wieder zwei getrennte Systeme. Das heißt, ich muss dann für beide Systeme mir einen Angriffsvektor suchen und dadurch ist eine Erhöhung. Jetzt habe ich ein Echo. Dadurch habe ich dann eben an der Stelle eine Erhöhung der Sicherheit. Das steckt hinter der Bundeskiste und das ist mir persönlich lieber, als wenn dann potenziell noch mehr Schlüssel für das VPN, über das man dann auf die Sage-Server zugreifen kann, verteilt werden. Katja, du wolltest auch noch was sagen dazu? Ja, im Prinzip, was Alios sagt. Es ging tatsächlich darum, eben nicht noch mehr Leute, also es ging darum, diese Verifizierung möglichst niederschwellig anzusetzen und eben nicht nur auf Parteitagen oder auf Gebietsversammlungen verifizieren zu können, sondern tatsächlich auf allen möglichen Piratenveranstaltungen. Sprich, Stammtische bei uns im Kinski, in Geschäftsstellen, bei irgendwelchen Treffen und so weiter und so fort. Wenn denn dazu öffentlich eingeladen wurde, immer die Bedingung. Das bedeutet, dass man relativ viele Verifizierungspiraten braucht oder haben will, damit das irgendwie flutscht und damit das tatsächlich irgendwie ständig permanent passiert und nicht nur auf Parteitagen. Und natürlich will niemand von uns, dass irgendwie diese ganzen Verifizierungspiraten Zugriff auf die Bundesmitgliederverwaltung haben. Und wichtig ist dabei halt auch noch, die Gensex und die Schatzmeister, die haben halt auch schreibenden Zugriff auf Mitgliedsdaten und die Verifizierungspiraten haben genau das nicht. Sie haben ja nicht mal lesenden Zugriff, weil die können nicht rauskriegen, was da alles drin ist, sondern sie können nur überprüfen, ja, nein, Hash ist da oder nicht. Ja, und das ist ein Anwendungsfall, wie ich vorhin schon sagte. Also letztendlich, um auf dich jetzt hinauszugehen, letztendlich kann man diese Zugänglichkeiten auch genau mit Sicherheit im Sage-System klären, auf welchen Datensatz wer schreiben darf. Ja, die Sache ist die Verwaltungspiraten müssen eh rein, sie müssen ja ihre Belege irgendwo buchen. Ja, und da muss ich natürlich ein VPN aufmachen, mit dem sich die Leute auf, sage ich mal, auf irgendwas konnektieren können. Und das regle ich über den VPN letztendlich. Klar kann ich da jetzt eine kaskadierte Lösung hinbauen, ja, in irgendeiner Form, aber das ist in dem Fall meines Erachtens nach einfach nicht nötig, ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn diese Lösung dann von beliebigen Leuten angefasst werden muss, wer soll denn noch alles einen Tunnelschlüssel bekommen oder sonst irgendwas? Also letztendlich werden das ein paar Leute sein, die man schulen muss, die auch eine entsprechende Verpflichtung unterschreiben müssen oder sonst irgendwas, dass sie da wahrheitsgemäß handeln oder was auch implizit ist, ja. Und dann braucht man wirklich einen ausgelagerten Key-Server in dem Sinne, ja, der irgendwelche anderen Rückreferenzen halt ermöglicht. Das ist nicht notwendig. Und den Zugang regelt man sowieso über VPN-Keys, die eben entsprechend auch über Hashes aufgebaut sind, wer sich dann da letztendlich hineinwählen darf über die Kryptoverfahren. Und dadurch habe ich natürlich auch letztendlich meine Sicherheit. Aber das ist jetzt das technische Detail. Fakt ist, es soll ein zusätzlicher Datenserver geschaffen werden, auf den andere Leute Zugriff haben, die dann halt diesen Key abgleichen können oder auch nicht. Ich frage mich natürlich, wie sie das machen wollen, wenn sie nicht mal die Personendaten haben, ja, mit dem sie den Ausweis kontrollieren sollen. So, und das heißt, Statement, ich gebe jetzt mal andere ab, danke. Ja, wollte ich gerade vorschlagen, vielleicht sonst noch einmal von eurer Seite vielleicht noch eine Rückmeldung, aber dass wir dann wirklich mal weitere Wortmeldungen und den Zeitix dann vielleicht auch mal zu Wort kommen lassen. Gut, ich sehe, da ist nichts mehr, dann würde ich sagen, Zeitix, bitte. Ja, versteht ihr mich? Ja. Danke. Also ich bin für die Bundeskiste und zwar, es gibt da verschiedene Gründe. Zum einen, wir brauchen definitiv, der Klaus hat es gesagt, wir brauchen saubere Mitgliedsdaten. Ja, also wie willst du jemals zum Beispiel ein Quorum bestimmen, realistisch? Das geht gar nicht, wenn du nicht weißt, wie viele Mitglieder es wirklich sind. Also zum Beispiel, wie viel Prozent müssen unterschreiben, um einen Bundesvorstand einzeln abzuwählen? Das wissen wir überhaupt nicht genau und das ist schlecht. Also für solche Sachen, wir brauchen da saubere Mitgliedsdaten, das ist das eine. Der Klaus hat auch Geldverteilung erwähnt. Es gibt da Denkrichtungen, dass zum Beispiel die Länder in Zukunft per Satzung gezwungen werden, basierend auf gemeldeten Mitgliederzahlen Geld abzuführen an den Bund, um die Verbesserungsmoral zu stärken. Das wäre zum Beispiel auch noch ein Punkt, warum man saubere Daten braucht. Ja. Dann Jens, du hast Unrecht. Das ist keine neue Datenbank, weil wir haben die Daten ja bereits. Wir wissen nur nicht, ob die Daten korrekt sind. Also das heißt, es werden keine neuen erfasst, außer die Daten sind korrekt oder sind noch unbekannt. Also und ich glaube auch, dass Datenpflege ein impliziter Auftrag des Bundesvorstands ist. Also ich verstehe gar nicht, wieso die Leute das in Zweifel ziehen, dass du sagst, die Daten gehören den Mitgliedern. Ja, personenbezogene Daten sind es, aber der Bundesvorstand hat den Auftrag, hier die Daten zu pflegen. Auch was ich von Daniela rausgehört habe, also es wurde ja auch in dem Papier erwähnt, Datensicherheit wurde zugesichert. Ich denke, hier kann man mal auch ein bisschen Vorschussvertrauen walten lassen und Fachleute aus der Bundes-IT bitten, mal den Code zu überprüfen. Der Jan Scheiberl hackt ja gern, warum den nicht mal war. Zum Thema Leckage, Wickbold. Es gibt durchaus Möglichkeiten, das Hash-Verfahren sicherer zu gestalten. Man muss da nicht MD5 nehmen. Es gibt da zum Beispiel Bcrypt, schreibt man BCRYPT, kann man in Wikipedia finden. Da kann man Brute-Force-Attacken wirkungsvoll verhindern, hat noch keiner erwähnt hier. Also es gibt auch technische Möglichkeiten, sich hier durchaus zu wappnen gegen Szenarien. Der Andy Popp hat leider in seinem Blog-Eintrag keine Alternative aufgezeigt zu so einer Verifizierung. Das fand ich nicht sehr konstruktiv, weil ich meine, sind wir jetzt die Partei, wo immer jeder dagegen stimmt? Also ich dachte immer, wenn man dagegen irgendwas ist, könnte man auch mal versuchen, eine Alternative aufzuzeigen. Und das heißt nicht im Mumble auftauchen und einfach sagen, ich bin dagegen. Ja? Alternative heißt auch was tun. Das sehe ich nicht. Ich sehe nur, dass die Leute von der Bundeskiste was aktiv tun. Und ja, gut, und am Ende, die kleine Anzahl von Gegnern hier zeigt ja schon, dass das Thema von den wenigsten verstanden ist. Und deswegen würde ich diese Verifizierung auch in den Kernbereich exekutive Eigenverantwortung des Bundesvorstands einklassifizieren. Das heißt, eine weitere Befassung der Basis halte ich eigentlich für unnötig. Und ja, also ich bin dafür, diese Unkultur in der Piratenpartei aufhören zu lassen. Das ist jetzt mal, wenn jemand anfängt, ein Aquarium zu bauen. Die Bundesarchist ist so ein Aquarium, dass zwei Minuten später drei Piraten vor der Tür stehen mit dem Hammer, um das unfertige Aquarium gleich kaputt zu halten. Okay, also ich wünsche euch schon mal gutes Gelingen. Und also an alle außer an Johannes. Ach, der ist schon weg, umso besser. Danke, Seitex. Entschuldigung, ganz kurz. Wer bist du und was hast du mit dem Eisvogel gemacht? Ich bin das. Also ich bin das. Ich war auch gerade etwas irritiert, aber ich muss mal... Das ist Stefan, der heißt Heitix, das ist der Eisvogel. Ja, das weiß ich doch alles. Bin nur gerade auch irritiert, das ist ein 108 Grad Sinneswandel, den ich sehr positiv finde. Das hat mich jetzt ein bisschen... Wir sind alle verblüfft. Es geht gar nicht um 100 Grad Sinneswandel, sondern es geht darum, dass Seite konstruktiv hier Ideen reingebracht hat. Das finde ich gut und das hatte ich eben auch damals bei der ersten Kritik schon eingefordert, dass ich sage, dann liefer bitte einen konstruktiven Vorschlag. Das finde ich ja. Mal irritierend. Finde ich aber ja, gut. Ja, ich hab das ein bisschen recherchiert, deswegen habe ich auch das B-Crypt-Verfahren angewandt. Ich wollte ja nicht wie andere Mitglieder des Bundesvorstands mich als teamunfähig und reflexionsunfähig präsentieren, sondern ich bin immer jemand, der über Sachen nachdenkt, ja. Ne, das finde ich auch gut, weil diese Hashcode-Verfahren ist natürlich auch ein Punkt, worüber man streiten kann. Und wenn da konstruktive Wege kommen, dann würde ich mich freuen, wenn da wirklich auch was bei rauskommt. Das ist gut. Was ja dann an der Stelle eine Möglichkeit wäre, ich bin jetzt in den Hashes auch nicht so technisch drin, aber dass sich vielleicht die Techies dann diesbezüglich nochmal in einer gesonderten Diskussion zusammenfinden und da nochmal konstruktiv miteinander Vorschläge durchdiskutieren. Gut, dann würde ich sagen, danke Seitex und willkommen zu Harry. Ich kann im Grunde genommen voll zustimmen. Ich finde das ausgesprochen gut. Auch die Vorlage, die verpflichtende Vorlage eines Personalausweises finde ich prima. Muss unbedingt empfehlen, also das auch ablehnen, solche Dinge wie im Fresschein oder im Zeitschriftenabonnement, Bestätigung oder irgendwas verwenden, sondern es muss unbedingt der Personalausweis sein, vor allen Dingen Bundesche. Ich finde es nämlich wichtig, dass jeder Pirat sein Dasein hier in der Piratpartei auch darlegt, offenlegt. Das gehört einfach so, wenn man in einer Partei ist. Zu den Datensätzen, ich meine, die Satzung stimmt sowieso nicht. Das steht ja drin, wir haben eine Mitgliederdatenbank. In Wirklichkeit haben wir ja schon, wie schon richtig gesagt worden, ist 50 Datenbanken. Es ist ja schon sehr viel Arbeit, diese 50 Datenbanken, die wir dann eigentlich haben, alle zusammenzuführen. Deswegen machen wir es besser gleich. In einem Schwung mit Verifizierungsberaten, mit schönen Armbinde, finde ich prima. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, da brauchst du noch Antworten. Jetzt können wir was sagen, weil ich bin sowohl dran als auch angesprochen worden von Seitex und stehe sogar auf der Rednerliste. Zunächst zu dem, was Seitex gesagt hat. Entgegen dem, was er behauptet hat, habe ich sogar zwei gute Verbesserungsvorschläge gemacht, die beide die Anforderungen des ersten Beschlusses des Bundesvorstands besser erfüllen als die Bundeskiste. Ich bin auch bereit, noch einen dritten zu machen, weil ich habe eine Menge Ideen. Man könnte dezentral auch die Datenbank und die Abgleiche machen, das ist alles möglich. Die zentrale Datenbank ist immer das Mittel des Unwissenden in der IT. Und deswegen machen das auch so Leute wie Schäuble und so, weil die wissen es nicht besser. Auf dieses Niveau soll man es nicht begeben. Dann gibt es ganz viele Punkte, die gesagt wurden, die einfach falsch sind oder keinen Sinn machen. Zum Beispiel hat Tatsum behauptet, man müsste eine Bundeskiste haben, implizit zumindest, um die Finanzierung zu bekommen. Komischerweise haben alle anderen Parteien keine Probleme mit der Finanzierung, ganz ohne solche Maßnahmen. Dann wird immer bestritten, das hinge nicht mit Liquid Feedback zusammen. Das ist Augenwischerei, denn wir alle haben jetzt auch wieder gelernt, dass der einzige wirkliche Zweck eine ständige Mitgliederversammlung ist und dass allein für die Bereinigung unserer Mitgliedsdatenbank dieses Ding völliger Overkill, ich behaupte sogar völlig ungeeignet, unangemessen und nicht zweckmäßig ist. Das kann ich auch belegen in jeglicher Form, von Hashes bis sonst was. Groß- und Kleinschreibung können wir uns auch abgucken, wie gesagt, bei der Steuer-ID-Problematik, wo die zentrale IT der Bundesrepublik Deutschland sich gedacht hatte, wir können doch mal einfach eine zentrale Datenbank machen, wir haben doch so viele Dezentrale und führen die auch zusammen und machen das. Und das machen die seit ein paar Jahren und die sind nicht erfolgreich, weil es nämlich nicht so einfach ist. Und jeder, der vom Fach ist, wie ich und eine Handvoll anderer Leute, wissen auch, warum das so ist. Und genau diese Probleme werden natürlich auch bei der Bundeskiste auftauchen. Sie werden dieses ad absurdum führen. Dann gibt es das Problem Sockenpuppen, doppelte Leute, die sich so und so anmelden. Wenn ich mich in Mecklenburg-Berlin und in Schleswig-Holstein anmelde, glaubt ihr denn wirklich, dass ich das nach 444 Tagen nicht nochmal machen könnte? Das ist doch total absurd, diese Vorgehensweise. Ihr wollt wirklich nur alle 444 Tage eine Bereinigung durchführen? Das hilft doch überhaupt niemandem. Wenn ich böswillig bin, kann ich das total umgehen, in jeglicher Form. Und nur böswillig ist doch offensichtlich das Problem. Niemand gibt doch aus Versehen den falschen Namen an, oder? Das ist auch ein Problem. Dann wurde behauptet von Katja, wir bräuchten den Kram sowieso, wenn wir mal irgendwann Delegierte haben. Da kann ich nur sagen, komisch. Alle anderen Parteien haben Delegierte. Es gibt in Vereinen sogar Stimmkarten, Einzeldelegationen bis zu irgendwie. Das geht alles ohne diese zentralen elektronischen Abgleiche. Ganz einfach übrigens. Das ist übrigens auch sowieso mal vielleicht, wo wir sowieso schon Delegierte in Liquid Feedback haben, eine Idee, dass wir vielleicht demnächst einfach mal 1 bis 5 Stimmkarten von Leuten, die eidesstattlich versichern, dass sie demjenigen wirklich ihre Stimme anvertrauen, einfach mitbringen lassen zu einem Bundesparteitag. Dann haben wir auf einmal 10.000 Stimmen statt nur 2.000, die Geschicke dieser Partei machen. Das ist übrigens auch ganz einfach. Dafür brauchen wir auch eine Bundeskiste. Dann muss ich sagen, Alios, was du sagst, ist immer schön. Du sagst immer, ja, das wäre doch schön, wenn, das wäre schön, wenn. Ja, aber Schönheit ist nicht das Argument der Stunde. Wer hat denn überhaupt die Berechtigung, mit diesen Mitgliedsdaten umzugehen und zu welchem Zweck? Wir haben dezidiert Generalsekretäre, die sind exklusiv alleinstellende Leute, die reingucken dürfen in die Mitgliederdatenbank. Und ich möchte auch nicht, dass das jemand anders macht. Ich möchte nicht, dass das jemand anders macht. Warum auch? Es gibt keinen Zweck. Für diesen Zweck haben wir Leute. Wer ist denn Verifizierungspirat? Das ist doch total absurd. Allein schon, wenn man sich das durchspielt, macht es keinen Sinn, für etwas, was die dafür gewählten Leute schon nicht können, noch wieder neue Leute einzustellen. Das halte ich für ausnehmend absurd und es wird ganz viele Probleme von der Berechtigung dieser Leute, von der Ankopplung dieser Leute, von dem, was Wiegold sagt. Das haben uns offensichtlich nicht alle verstanden, weil nicht alle vom Fach sind. Jegliche solche Daten, und es ist eine Datenbank, da hat Seitix wieder nicht recht, es ist eine zweite Datenbank, selbst wenn da nur der Vorgang drin steht, es ist eine Datenbank. Technisch muss es auch eine zweite Datenbank sein, denn ihr wollt ja nicht den ganzen Vorgang, den dann die Verifizierungsberater abwickeln, in der Mitgliederdatenbank abwickeln. So gesehen ist es ja auch richtig, das zu trennen. Trotzdem ist dann die getrennte zweite Datenbank eine zweite Datenbank. Da kann man nicht drüber hinwegtäuschen, in jeglicher Form. Das ist einfach nicht richtig. In dem Antrag steht es ja auch so drin. Dann der Hash. Jens, vielleicht, du hast ja auch geschrieben, dass du, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, du hast ja auch gesagt, du hattest mehrere Punkte und vielleicht hältst du kurz inne und dass man kurz darauf antworten kann, weil es sehr viel dann auch ist. Okay. Möchte da jemand nochmal Stellung nehmen? Ja, ich nehme mal Stellung zu den zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Das eine, Delegiertenparteitage und andere Parteien können das ja auch. Es gibt gerade bei der Linken eine sehr, sehr lustige Diskussion darüber, dass wohl offensichtlich in den Westbundesländern der Linken so unglaublich viele Datensätze drin sind, dass die eben nicht verifiziert sind, dass die Ostbundesländer der Linken wohl der Meinung sind, dass sie die Abstimmung auf Parteitagen so dermaßen verschieben, dass sie jetzt irgendwie gerade überlegen, wie sie mit dem Problem klarkommen. Das heißt, auch andere Parteien haben ähnliche Probleme. Das zweite, mit den mehrfachen Mitgliedschaften in Landesverbänden. Der Hash funktioniert ja so, ich habe einen Namen, der Hash wird gebildet aus Name, Vorname, Geburtsdatum und möglicherweise Staatsbürgerschaft oder auch nicht. In dem Moment, wo ich dreimal denselben Datensatz habe, also dreimal denselben Hash habe, habe ich eine Doublette, das heißt, und als Doublette kann ich nicht verifiziert werden. Dann wird der zweite Hash sozusagen, werden noch die Daten von Anschrift und Wohnort eingegeben, was dann dazu führt, dass wahrscheinlich ein Datensatz, nämlich der Datensatz mit meiner im Ausweis stehenden Adresse verifiziert wird und alle anderen eben nicht. Danke, Katja. Jens, möchtest du nochmal dann weitermachen? Oder möchte sich jemand nochmal zu Jens' bisherigen Äußerungen dazu Stellung nehmen? Ja, vielleicht noch, also so habe ich den Antrag oder die Idee der Bundesliste auch verstanden, dass wenn so etwas eingeführt wird, dass man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das wird halt frühestens dann irgendwie nach der Datenschutzprüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten dann ja später ja erst dann sozusagen das erste Mal stattfinden, dass das dann zum Beispiel eben, wurde ja auch mehrfach vorher schon genannt, auf Landesparteitagen passiert. Und ich hätte es jetzt so verstanden, dass das dann potenziell eben auch dieselben Leute sind, die das dann da machen. Also dass es jetzt nicht Hunderttausende von neuen Menschen sind, die da das dann machen. Aber das muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Also das war vielleicht nochmal zu dem Ding mit den Personen. Und die müssen natürlich auch eben entsprechend die entsprechenden Datenschutzbelehrungen und Vereinbarungen und so weiter dann unterschreiben. Es prüft nicht Bundesdatenschutzbeauftragte, sondern es wird von der Aufsichtsbehörde geprüft, also von dem Herrn Dix in diesem Falle. Ah, okay, ja. Und zu den Verifizierungspiraten nochmal. Letztlich entscheidet natürlich jede Gliederung, wie sie diese Verifizierungspiraten aufstellt. Ob sie die, ob die Mitglieder die wählen oder ob die von den Vorständen beauftragt werden, ist halt Sache der Mitglieder in den Gliederungen. Die ursprüngliche Idee war tatsächlich, nur Leute zu Verifizierungspiraten zuzulassen, die keinen schreibenden oder lesenden Zugriff auf die Mitgliederdatenbank haben, um da eben nochmal so eine Sicherheitsstufe irgendwie einzuschieben. Das haben wir dann rausgenommen auf Wunsch eines Mitgliederverwalters. Ich finde es aber immer noch total wichtig, dass es zwei getrennte Prozesse sind. Dass du halt tatsächlich bei der Verifizierung eben nicht die Daten des Mitglieds siehst, sondern vom Ausweis abschreibst, Max Mötzel geboren am X und so weiter und dir die Kiste dann sagt, ja oder nein. Der Witz ist ja bei Parteitagen, ich kann mich verifizieren und ich weiß nicht, ob in der Mitgliederdatenbank mein Name mit I oder mit J geschrieben wird. Ich bin aber bisher immer akkreditiert worden. Das heißt, diese Sache mit irgendwie falsch schreiben und so weiter, das wird am Anfang sicherlich ein großer Spaß werden mit der Bundesliste, weil da unglaublich viele falsch geschriebene Namen sind. Aber auch das müssen wir halt eh irgendwann putzen. Also was soll's. Das heißt, wir haben gar kein Problem mit dem, was du gerade sagtest. Und deswegen müssen wir es auch nicht lösen. Ach so, vielleicht noch eine Sache, die Jens auch noch erwähnt hatte, ist die Sache, bei den anderen geht das ja auch. Ja, das ist ja auch, was eben beschrieben wurde, dass man irgendwie in mehreren Landesverbänden gleichzeitig Mitglied werden kann, beziehungsweise wenn man sogar dann regelmäßig für all seine Sockenpuppen die Mitgliedsbeiträge zahlt, sogar dann Stimmberechtigungen für seine Sockenpuppen erlangen kann. Klar, das ist nicht nur bei den Piraten möglich, das ist auch bei allen anderen Parteien möglich. Wenn man da eben, das Moment mit den Delegiertparteitagen war, dann eben die entsprechende Grundgesamtheit festzustellen, um dann nach entsprechenden Schlüsseln, wenn man sowas einführt, dann auch festzustellen, wie viele Delegierte aus jedem Bundesland dürfen denn dann da auch tatsächlich hinfahren. Und dasselbe eben nochmal wieder zur Wiederholung mit den Mitteln. Ich weiß nicht, die SPD hat irgendwie sowas, weiß nicht, haben die noch so um die 100.000 Mitglieder oder so, deren Arbeit, das habe ich hier in Münster zum Beispiel mitbekommen, machen Praktikanten im Wahlkampf. Das heißt, die haben so viele Karteileichen, das ist ja auch bekannt. Ist ja natürlich auch ganz schick, wenn man das irgendwie melden kann. Man hat so und so viele Mitglieder und wir sind irgendwie die Großpartei, aber mir ist das lieber, dass wir dann da bei uns auch sauber sind und da auch wissen, wie viele Menschen haben wir dann da tatsächlich. Für all diese Gründe, wo irgendwie die Anzahl der Mitglieder ins Spiel kommt. Also meiner Ansicht nach sollten wir die Dinge nicht verzweigen, wenn sie nicht verzweigt sind. Ein Generalsekretär, der Mitglieder aufnimmt und Mitgliedsdaten verwaltet, sollte in einem Prozess seiner Arbeit natürlich auch die Datenqualität ständig auf dem Stand halten oder aktualisieren oder sonst was. Das muss er ohnehin tun. Weitere Verifizierungspiraten, die irgendwelche Sonderrechte haben, brauchen wir aus meiner Sicht an der Stelle überhaupt nicht. Und es ist eher kontraproduktiv, wenn wir noch welche Leute ernennen, die irgendwie auf Mitgliedschaft der Partei prüfen können. Das ist nämlich nicht notwendig. Wir brauchen einen Prozess, der die Generalsekretäre permanent dazu anhält, die Qualität der Daten zu prüfen. Ich behaupte immer, wenn Sven sich jetzt eine Telefonbuch-CD kauft, die in seinen Rechner steckt und da einen Adressabgleich macht, das ist so ähnlich wie das, was Wiegold hier gerade ins Pad geschrieben hat, dann hat er schon 80% dieser Arbeit, für die er jetzt Geld und wahnsinnig viel Zeit aufwenden wollt, einfach so nebenher erledigt, von einem Tag. Die Frage ist also, was ist verhältnismäßig, welchen Effizienzgrad kann ich erreichen? Diese ganzen Abschätzungen, die normal sind bei einem Prozess solcher Größenordnung, sehe ich hier überhaupt nicht. Ich sehe hier eine Menge Leute, die keine Ahnung haben von IT, aber einen Traum davon, wie es sein könnte, wie man Daten verwaltet. Gerade, dass so viele Leute hier gar keine Ahnung haben, ist erschreckend und schlimm, denn das ist das Problem, warum wir die Piratenpartei überhaupt gegründet haben, weil das auch überall so ist und die sich alle tolle Sachen ausdenken, ohne Kenne zu haben. Das ist ganz schlimm sogar. Und Und nochmal, lassen wir uns nicht davon ablenken, der einzige wirkliche, effiziente Zweck einer solchen Geschichte ist ständige Mitgliederversammlung und Liquid Feedback. Und ich möchte darauf hinweisen, dass mehr und mehr Landesverbände, wie jüngst Schleswig-Holstein, ganz klar gesagt haben, wir wollen Liquid Feedback benutzen, aber nicht als ständige Mitgliederversammlung, nicht mit Klarnamen. Warum jetzt sozusagen diese ganzen Landesverbände ignorieren und Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sozusagen mit ihren wenigen Mitgliedern diese Möglichkeit eröffnen auf Kosten des gesamten Bundesgebietes. Da ist es absolut richtig, was Entropie gesagt hat, spielt da erstmal in Mecklenburg mit rum. Da vielleicht auch nochmal eine kurze Response drauf. Wenn du das mit der Telefonbuch-CD machen willst, natürlich verwende ich nicht Fantasienamen, wenn ich meine 20 Sockenpuppen in allen Bundesländern... Was du gerade sagst, falls du was sagst, Alius, man hört dich nicht. Hallo? Jetzt? Doch, ich habe ihn gehört. Ich höre ihn. Ich auch. Dann mach einfach... Ich mach nochmal. Selbst wenn ich das mit der Telefonbuch-CD machen wollte, natürlich bin ich nicht so doof und installiere irgendwelche Fantasienamen-Sockenpuppen. Natürlich hole ich mir vorher auch die Telefonbuch-CD und suche mir irgendwelche Namen raus, wo ich dann so vielleicht auch ein bisschen hoffe, dass die noch nicht Mitglied in der Piratpartei sind, sonst wird es vielleicht auffallen, aber wenn auch, ist ja auch scheißegal. Das heißt, da habe ich immer eben noch nicht festgestellt, habe ich einen Datensatz oder eine Person. Und das kann ich eben nur, wenn ich die Person mit dem Datensatz irgendwo irgendwann mal zusammenbringe. Und das zweite Punkt ist, was ich ein bisschen schwach finde in deiner Argumentation, ist, dass du irgendwie 3/4 deiner Zeit halt mit Argumentum ad hominem verwendet hast. Also im Prinzip einfach zu erzählen, dass sie alle keine Ahnung haben. Und das kann man machen, ist ein rhetorisches Stilmittel, aber da sollte man dann vorher auch wirklich tragende, sachliche Argumente haben, weil sonst steht so eine Argumentation ein bisschen nackt im Raum da und schwach. Naja, wenn ich von Leuten höre, die immer im Vorsatz selbst von sich sagen, ich kenne ja eigentlich die Details nicht, aber eine Hash ist eine tolle Sache, dann ist es aus meiner Sicht in dieser Diskussion wohl gerechtfertigt. Ich weiß, dass du Ahnung von Computern hast, du machst ja auch die Dingsstelle. Ich weiß, dass Tatsun sicherlich auch Ahnung von Computern hat, das ist ja schließlich der Beauftragte, legt Feedback. Ich warne nur davor, den Fehler zu machen, den sehr viele Leute machen und sich das einfach vorzustellen. Ich habe das Beispiel Steuer-ID gesagt, das sind auch Leute, die Ahnung haben, die haben trotzdem Probleme mit dieser Zusammenarbeit. Und vieles von dem, was sich einfach anhört, ist nicht einfach. Im Übrigen, was du gerade gesagt hast, wenn ich einen aus der Telefonbuch-CD nehme und als Sockenpuppe anmerke, dann fällt das ja in einem automatisierten Abgleich nicht auf. Genau. Und die einzige richtige Schlussfolgerung daraus ist doch, dass ich den mal treffen muss. Und genau deswegen ist es sinnvoll, dezentral in den Gliederungen mit den dafür jetzt schon zuständigen Leuten, Generalsekretären, diesen Prozess zu machen. Dafür brauchen wir überhaupt keine Bundeskiste, dafür brauchen wir auch keine neue Datenbank. Das ist einfach. Und datensparsam und sinnvoll und billig. Ja, dezentral in den Gliederungen treffen, super, genau das ist der Plan. Die Generalsekretäre können es aber nicht leisten. Wir haben einen Generalsekretär, der ist für 4000 Mitglieder zuständig. Glaubst du im Ernst, dass der sich mit jedem dieser Mitglieder trifft? Das ist einfach nicht leistbar. Und auf der anderen Seite sind wir irgendwie eine Mitgliederpartei und aber immer, wenn es um die Wos geht, sagen sie so, oh, wir haben die Vorstellung, die kriegen das alles total hin und die kriegen das super gebacken. Ich habe vielleicht keine Ahnung von Hashes, ich habe aber Ahnung von dieser Mitgliederdatenbank. Und jeder, der da drauf Zugriff hat, kann irgendwie da drin rumspielen und irgendwie Datensätze anlegen und oder auch nicht. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil jetzt ist irgendwie alles schön mit Sage und hat tatsächlich die Möglichkeit, da auch selber manipulativ oder aus Versehen manipulativ vorzugehen. Und deswegen hätte ich gerne einen Prozess, der halt entkoppelt ist von den Gen 6 und von den Vorständen. Nee, wieso? Die Gen 6 können sie. Erstens haben wir Untergliederungen. Also wenn ihr Gliederungen habt, die 4000 Leute verwalten und keine Untergliederung haben, solltet ihr darüber nachdenken, eine Untergliederung zu gründen, weil dann könnt ihr dem Anspruch des Parteiengesetzes wahrscheinlich an der Stelle gar nicht mehr gerecht werden. Das ist auch in vielen anderen Ländern nicht so, dass diese Gliederungen so groß sind, sondern dass sich da Untergliederungen gründen und jeweils zu einer Untergliederung gehört auch ein Mensch, der berechtigt ist, die Mitgliederdaten zu verwalten. Und wenn es dazu kommen sollte, dass in irgendeiner Gliederung, zum Beispiel auf Gründen fehlender Untergliederung oder andere Dinge, sich feststellt, dass er diese Arbeit nicht machen kann, dann geht er mit seiner Untergliederung und nur diesen betroffenen Menschen hin und beschließt, dass er sich zwei Helfer sucht in seinem Kreisverband XY, der zufällig 4000 Piratenmitglieder hat. Und dann machen die das unter sich. Und davon muss niemand eine zentrale Datenbank haben, sondern da ist es da zugeordnet, das Problem, wie es ist. Es ist gekapselt und wir brauchen keinen Umweg über eine Zentrale, die irgendwelche Verifizierungspiraten nennt. Das ist einfach völlig unnötig. Gut, ich sehe, es sind immer noch sehr viele Wortmeldungen. Ich möchte das jetzt auch nicht abbrechen strikt, aber vielleicht da auch nochmal drauf achten und dass vielleicht jetzt auch nochmal andere sich ein bisschen zu Wort melden können. Okay, Mammelbritsch weiß ich nicht, will sie noch Wort melden oder nicht? Mammelbritsch? Nein? Dann kommt hier. Ja, okay. Eins habe ich immer noch nicht verstanden. Angenommen, wir haben jetzt 35.000 Leute in dieser Datenbank und selbst wenn sich jetzt 34.000 verifizieren und da ist einer, der hat, sagen wir, 30 Socken oder was weiß ich viele. Diese 30 Socken werden nicht verifiziert, sind nach wie vor in der Datenbank und werden durch den Verifizierungsprozess nicht rausgeholt. Das ist aber eines der wichtigsten Argumente, was er für diese Datenbank anbringt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, die Geschichte, dass viele nicht verstehen, worum es überhaupt geht, was eigentlich so ein Hecht ist, hat ja Katja auch selber gesagt. Dem empfehle ich mal den Link, den ich jetzt gleich poste, der eigentlich von der bekanntesten Computerzeitschrift Deutschlands mal in einem Editorial gebracht wurde und der eigentlich ein bisschen mal so verdeutlicht, was passiert, wenn man irgendwelche... Ich habe den gerade gepostet. Wohin hast du den gepostet? In den Kanal Dicken Engel. Den sehen die Unterbäume nicht. Muss das mit Unterbäumen, muss man ein Häkchen reinmachen. Post es doch ins Pad vielleicht, wenn es geht. Oder kann das jemand anders eben rüberziehen, wenn der sieht? Ich habe es jetzt auch in die Kanäle geschickt. Ja, Edmund. Ich meine, wir können Hash auch eben kurz in Antworten erklären, wenn das hier gewünscht. Ja, erklären, was Hash ist und die Folgen davon und ist auch noch ein Unterschied. Und die Folgen davon, die sieht man dann, wenn man diesen Links mal rollt. Oder die möglichen Folgen ist. Mir ist etwas zu lang zum Lesen. Aber ich kann gerne was kurz zur Hash-Funktion erzählen. Gerne. Naja, also eine Hash-Funktion ist eine Funktion, die auf einen Klartext einen eindeutigen Wert mappt. Das heißt, könnt ihr jetzt zum Beispiel meinen Namen nehmen und wenn ich diese Hash-Funktion anwende. Ich habe gerade so ein Echo. Okay. Jens, du musst Push-to-Talk machen oder sowas. Sorry. Und wenn ich diese Hash-Funktion jetzt auf einen Wert, wie zum Beispiel meinen Namen Alias anwende, bekomme ich immer den gleichen Wert raus. Zum Beispiel eine 27 oder eine 23, eine schönere Zahl. Das hängt halt von der Hash-Funktion ab. Tue ich einen anderen Namen rein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr, sehr hoch, dass da eine andere Zahl bei rauskommt. Hängt natürlich davon ab, wie viele Zahlen ich möglich zur Verfügung habe. Wenn meine Hash-Funktion irgendwie einen Wert zwischen 0 und 100 rausgibt, für jedes beliebige Eingabedatum, kann es natürlich nur 100 verschiedene Ergebniswerte geben. So, das heißt, irgendwann habe ich halt das Problem, dass es zu Kollisionen kommt, so nennt man das dann. Das heißt, dass ein Hash-Wert oder dass für zwei unterschiedliche Worte, auf die ich die Hash-Funktion anwende, denselben Wert gibt. Deswegen möchte man natürlich dann eine Hash-Funktion erstmal wählen, wo das potenziell nicht passiert. Und das Interessante an so einer Hash-Funktion ist halt, dass ich, wenn ich jetzt die 27 habe, kann ich aus der 27 nicht wieder zurückrechnen, welcher Name zu dieser 27 geführt hat. Das heißt, das ist eine Funktion, die nur sozusagen in eine Richtung nähert. Was ich jetzt natürlich machen kann, das ist dann ein sogenannter Dictionary Attack, was Jens auch erwähnt hatte mit der Telefonbuch-Idee. Das heißt, ich probiere jetzt, nehme jetzt einfach mal ein Verzeichnis aller Namen, die ich habe, und ich weiß, ich habe da irgendwie in meiner Hash-Datenbank eine 23 drin stehen und ich will jetzt herausfinden, welcher Name dazu gehört, dann nehme ich mir ein Namenverzeichnis mit möglichen Namen und bilde mal, wende die Hash-Funktion auf jeden Namen an und gucke, ob dabei irgendwo eine 23 rauskommt. Und die Qualität einer solchen Hash-Funktion ist eben die, dass ich sozusagen, also ist eine gute Hash-Funktion, da muss quasi alles einmal durchprobieren im statistischen Mittel sozusagen, so eine Rückauflösung durch Ausprobieren zu schaffen. Und tatsächlich ist MD5, was da jetzt so gerade vorgeschlagen ist, gilt seit, ich weiß nicht, ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her, als gebrochen. Das heißt, der Algorithmus tatsächlich zu kritisieren, weil es da haben sich mal schlaue Mathematiker Gedanken drüber gemacht, und, sogenannte Kryptoanalytiker, haben sich überlegt, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, um schneller als durch das Ausprobieren sämtlicher Namen so eine Hash-Funktion rückwärts auszulösen. Und das ist unter anderem bei MD5 der Fall, das ist auch im Prinzip nicht ganz so schlimm wie bei MD5 bei der ganzen SHA-Familie der Fall. Aber zum Beispiel eben auch der B-Crypt-Hash-Funktion ist eine sehr gute. Oder eben die SHA-Funktionen, das sind andere Verfahren so ein bisschen, die gibt es auch mit sehr, sehr langen Ergebniswerten. Also da kann der Hash nicht nur zwischen 0 und 100 sein, sondern der ist dann teilweise 128, 160, 512 Bit lang. Das heißt, das sind sehr, sehr große Zahlen und dementsprechend muss potenziell auch sehr, sehr viele Werte dann durchprobieren. Das vielleicht so als kleine Einführung, Vorlesung zu Hash-Funktionen. Ja, danke an der Stelle. Ich muss aber ergänzen, wo Alias das alles schon richtig gesagt hat, dass wenn ich nicht teste mit der Telefonbuch-CD, sondern weiß, Jens Seibenbusch, der heißt Jens Seibenbusch, dann kann ich natürlich von meinem Namen super diese Hash-Funktion bilden, sozusagen. Ne? Das muss man eben auch sagen. Also die Hashes bieten keinen Schutz davor, vor Identifikation von Leuten, wo ich den Namen schon habe. Und das ist eben auch das schützenswerte Datum, eben die Mitgliedschaft an sich. Ja, ganz genau. Das ist ja, vielleicht kann man nochmal einen anderen Anwendungsfall, den kann ich nochmal eben als Beispiel nennen. Auf den meisten Computern, die ihr so habt, habt ihr ja, dass ihr euch bei eurem Betriebssystem am Anfang anmelden müsst mit einem Benutzername und einem Passwort. Und es wäre halt ziemlich doof, wenn irgendwo auf dem Rechner das Wort im Klartext, also so wie ihr das dann über die Tastatur eingeht, irgendwo in einer Datei gespeichert wäre. Weil dann muss ich nur an diese Datei rankommen, kann das Passwort auslesen und könnte mich dann an diesem Rechner anmelden, mit entsprechenden Benutzernamen. Deswegen wird das in den Unix-Systemen auch irgendwann seit Mitte der 80er typischerweise dann eben auch über Hashes gelöst. Das heißt, wenn ich mein Passwort das erste Mal oder neu eingebe, wird nicht das Passwort selber in der Datei gespeichert, sondern der Hashwert. Und wenn ich jetzt mein Passwort bei der Anmeldung eingebe, wird wieder dasselbe Verfahren gemacht, der Hashwert wird gebildet und der Rechner guckt nach, habe ich diesen Hashwert mit diesem Benutzernamen in der Datei stehen. Das heißt, genau das, was Jens sagte, die Verifizierung, und darum geht es ja auch bei der Bundeskiste, ist möglich, aber kann nicht aufgrund des Hashwertes in diesem Fall das Passwort sozusagen ohne weiteres zurückrechnen. Da müsste ich jetzt dann irgendwie ganz, ganz viele Passwörter ausprobieren und gucken, wenn ich jetzt zufällig an die Datei mit dem Hashwert rangekommen bin, müsste ich jetzt ganz viele zufällige Passwörter ausprobieren und gucken, ob ein zufällig denselben Hashwert erzeugt, hier in der Datei steht. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich dann dieses Passwort einfach eingeben, dann wird der Hashwert gebildet, wird mit der Datei verglichen und bin eingeloggt. Das kann natürlich passieren, das kann man sozusagen nicht verhindern, aber man kann es eben entsprechend durch die Wahl eines entsprechenden Hash-Algorithmus ist sehr, sehr schwer machen. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Analogie, um das zu erklären. Und genau darum geht es. Es geht ja darum, dass die Person, die Verifizierung nicht gucken kann, ob es an Jens Seitenbusch in direkt gucken kann. Also irgendwie gibt es irgendwo ein Feld, wo Jens Seitenbusch steht in der Datenbank. Das könnte er mit der Originalmitgliederdatenbank machen. Sondern bei der Bundesliste kann er nur Jens Seitenbusch angeben, einen Hashwert darüber bilden und dann kann die Software nachgucken, gibt es diesen Hashwert. Und wenn es den gibt, dann gibt es auch einen Jens Seitenbusch. Aber ich kann jetzt nicht gucken, wenn ich jetzt irgendwie an diese Bundesliste-Datenbank unberechtigterweise drankommen kann, gibt es, also steht da stehen dann ganz viele Hashes und jetzt habe ich einen Hash und jetzt gucke ich mal, ob der Jens Seitenbusch läuft. Das kann ich eben genau nicht machen. Und weil ich und genau das ist der Grund, warum das Ding noch dazwischen geschaltet und warum ich eben nicht direkt die Mitgliederdatenbank da verwenden will, das ist einfach ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Und das hat Sven ja eben auch schon mal erklärt, das ist im Prinzip nur das Interface. Genauso wie an meinem Rechner das Interface zur Benutzerdatenbank zu den Passwörtern ist, dass ich mein Passwort zwar eingebe, aber der Rechner dann ein Hash daraus bildet und dann in die Datenbank guckt, ist das Zugriffsverfahren hier eben ähnlich, noch eine ähnliche Zwischenstufe eingeführt, dass eben nicht direkt der Name nachgeguckt wird, ob der existiert, sondern dass da diese Zwischenstufe mit dem Hashwert, weil sollte jemand die Hashwerte klauen, ist das weniger schlimm, als könnte er die, als hätte er die gesamte Mitgliederdatenbank geklaut. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch. Aber meine eigentliche Frage ist nicht beantwortet. Was ist, wenn 35.000 Piraten sich verifizieren, das wäre die Mehrheit und 1.000 nicht. Und unter den 1.000 sind, was weiß ich, 100 Sockenpuppen und 900, die nicht internetaffin sind. Also die Sockenpuppen, die, das geht mir nicht in den Kopf. Wie wollt ihr rauslegen dann? Okay, dann sage ich nochmal was. Das ist eine Entscheidung, die danach irgendwie die entsprechende Gliederung trifft. Wenn tatsächlich 35.000 Leute verifiziert sind und 1.000 nicht, dann wird der Bundesparteitag oder der Bundesvorstand oder welche Gliederung auch immer für sich beschließen, was mit diesen anderen 1.000 passiert. Das heißt, sie können irgendwie beschließen, ist mir doch egal, die bleiben jetzt oder wir betrachten sie nicht mehr als Teil der Grundgesamtheit oder. Das heißt, die Entscheidung für die Bundeskiste oder die Idee der Bundeskiste ist tatsächlich erstmal die Grundlage für derartige Entscheidungen zu treffen. Und welche Entscheidungen dann getroffen werden, das obliegt den Mitgliedern und den entsprechenden Gliederungen. Ja, und dann hast du nämlich das Dilemma immer noch. Weil das Grundproblem ist nach wie vor nicht gelöst, was ihr lösen wolltet. Nämlich diejenigen rauszufinden, die wirklich in der Partei sind. Das Problem habt ihr nicht gelöst. Und damit der ganze Sinn und Zweck, das ist eure Argumentation. Ihr wollt das damit erreichen, dass dieses Problem gelöst wird, dass die Leute verifiziert sind, dass klar ist, wer in der Partei ist oder wer nicht. Und das habt ihr damit nicht gelöst, nach wie vor. Selbst wenn sich die Mehrheit beteiligt. Aber du kannst doch nicht verlangen, dass wir jetzt, also erstens, wir können das Problem sowieso nicht lösen, also so wir als Personen, die diesen Antrag gestellt haben oder die Kiste entwickelt haben, sondern das ist eine Entscheidung, die die Mitglieder treffen müssen und werde doch irgendwie den Mitgliedern hier irgendwie keine Entscheidung vor die Nase setzen. Also demokratischer Prozess und so? Ja gut, wenn es demokratisch sein sollte, dann lassen wir das Ding von der Bundesmitgliederversammlung abstimmen. Ich glaube, was so ein bisschen die Angst auch, was man auch im Chat jetzt von dem McWire sieht, der da fragt, was passiert mit den Mitgliedern, die Zahlen sich aber nicht verifizieren lassen oder lassen wollen. Das wird an vielen Stammtischen der Fall sein. Rausschmiss, Fragezeichen. Und du hast ja eben das Beispiel gebracht, dass 35.000 sich jetzt vielleicht registrieren oder verifizieren lassen, 1.000 vielleicht nicht. Haben dann diese 1.000 einen anderen Mitgliederstatus und dann kann das den von den anderen 35.000 sozusagen aufgezwängt werden. Und ich glaube, diese Angst besteht durchaus bei einigen. Dass quasi, wenn eine Zweidrittelmehrheit dafür ist und das ein andere Drittel eben nicht, ja, dann muss es sich quasi fügen, aber es wehrt sich vehement dagegen und dann darf quasi nicht mehr mitmachen bei Parteientscheidungen. So, ich glaube, das sind bestehende Ängste. Ja, und möglicherweise ja auch nicht internetaffine, die sich nämlich eh schon beschweren bei den Stammtischen, dass sie nicht richtig mittun können. Ja, davon gibt es nämlich auch immer mehr in der Piratenpartei. Also das mit den Nicht-Internet-Affinen, das war ja im Prinzip die hinter den Verifizierungspiraten, dass da halt zwei Leute zusammentun, sich einen Laptop nappen und in der Bundesliste einwählen und damit zu einem Stammtisch hin und da die Leute, die da vor Ort sind, verifizieren. Das war eine Idee, das war auch der Grund, warum wir das so niederschwellig gesetzt haben, dass wir tatsächlich sagen, wir kündigen das vorher an, wir sind tatsächlich am Dienstag an diesem Stammtisch und wer sich verifizieren lassen möchte, der kann da gerne kommen. Das ist der eine Punkt. Jetzt habe ich vergessen, was das andere war. Richtig, das mit der Zweidrittelmehrheit, das ist so eine Sache, das nennt sich Demokratie. Wenn die mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass nur Leute in lilanen Klamotten abstimmen dürfen, dann sind die dagegen sind auch da. Also insofern, wir leben hier auch innerhalb der Partei in einer Demokratie und wenn irgendwas von einer Mehrheit beschlossen wird, dann ist das leider Gottes immer so, dass die Minderheit mitmachen kann oder es bleiben lassen. Ja, dann lass die ganze Bundeskiste, wenn ihr das doch so demokratisch seht, dann lass die ganze Bundeskiste doch abstimmen. Lass die Bundeskiste doch abstimmen. Ihr wollt jetzt auf der einen... Die hat 92% im Liquid geholt. Das ist abgedämmt. Also findest du in unserem internen Meinungsmache-Tool, hätte ich jetzt was gesagt. Mit wie viel Stimmen? Mit 300 oder mit 400? Von 40.000. Weil Liquid Feedback ist da nicht ausschlaggebend. Da bin ich ja auch, muss ich ja mal offen sagen, das wissen ja auch viele, ich bin ja kein Liquid Feedback-Freund. Also diese Abstimmungen sind natürlich nicht aussagekräftig für die Gesamtmitglieder-Datensätzezahl, wo wir jetzt von der Summe sprechen, die sich im Liquid Feedback beteiligen, ist ja letztendlich auch eine Summe, die ähnlich dem Bundesparteitag ist. Also das kann ich immer noch gelten lassen, die auf dem Bundesparteitag sind, ist vielleicht eine ähnlich hohe Summe an Liquid Feedback-Teilnehmern. Aber dass das jetzt demokratisch beschlossen ist, das würde ich jetzt so auch nicht unbedingt stehen lassen, Daniela. Ja, okay, aber ich meine, wir haben das auch nicht einfach so ohne weiteres aus Ärmel gestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns einfach hingestellt haben und gesagt haben, hurra, wir bauen eine Kiste und was ihr drumherum sagt, scheißegal. Sondern wir haben uns damit ja schon auch in den internen Abstimmungsprozess begeben. Und ich meine, ich persönlich hätte auch nichts dagegen, das nochmal irgendwann einer Großversammlung vorzulegen. Also ich bin da auch ganz, ich glaube mich auch nicht darum, diese Kiste zu implementieren. Wenn die nicht haben wollten, lass halt bleiben. Ich muss mal ganz kurz einlenken. Mir als Verantwortlicher auf Bundesebene ist es letztendlich ein einzelnes zusätzliches Fleck in der Mitgliederverwaltung. Das ist ein zusätzliches Feld. Darum geht es mir. Und dieses zusätzliche Feld sagt für bestimmte zukünftige Prozesse wie die ständige Mitgliederversammlung, sagt es natürlich eine Menge aus. Diese ganzen Felder, wie gesagt, ich werde das schon noch dokumentieren. Das ist jetzt im Rahmen der Umstellung ist das auch ein wichtiger Prozess für die Mitgliederverwaltung an sich, für die ganzen Beteiligten daran. Aber es gibt ohne Ende Felder, die wir benötigen. Bei bestimmten Feldern kann ich einfach gar nicht sagen, so das lasse ich jedes Mal von einem Bundesparteitag abstimmen, weil wir dieses Feld aus bestimmten rechtlichen Voraussetzungen brauchen. Zum Beispiel brauchen wir ein Feld, ob dieserjenige Mitgliedsdatensatz, wo wir bei dem Punkt schon sind, ob der Mandatträger ist oder nicht. Dieser Punkt muss gepflegt werden. Das ist eine Anforderung von den Wirtschaftsprüfern. Das hat was mit Parteienfinanzierung zu tun. Und da werde ich das mit meinem Verwaltungsteam, mit Schatzmeister, mit den Generalsekretären, werde ich diesen Punkt klären, ob wir dieses Feld in der Mitgliederverwaltung brauchen. Und werde dann auch sagen, das müssen wir pflegen, weil die Wirtschaftsprüfer das benötigen. Das kann ich nicht von einem Bundesparteitag abstimmen lassen. Das ist einfach so ein Punkt. Da erweitern wir das Thema ständig um neue Felder. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, der einfach da auch mal erwähnt werden muss. Dieses Feld in der Mitgliederverwaltung, ohne jetzt diese ganze Bundesliste, das ist jetzt völlig unabhängig von der Bundesliste, wir nehmen nur dieses Feld in der Mitgliederverwaltung, ist ein zusätzliches Kennzeichen, muss nicht unbedingt von einem Bundesparteitag. Dieses Verfahren kann man überdenken. Die Intention, das möchte ich immer noch, dass es getrennt ist. Ja, vielleicht kann ich den kurz formulieren. Ja, Jens, dann einmal an der Stelle noch, aber es gibt halt noch einige andere Wortmeldungen und dass es nicht so zu einem einzelnen Dialog wird, da ist auch nochmal die ist ganz kurz, die Mitgliederversammlung kann auch mit 99%iger Mehrheit nicht beschließen, dass wir zum Beispiel ein einzelnes Mitglied ausschließen. Und insofern hat Contio recht, wenn es darum geht, Mitgliedern potenziell Mitgliedsrechte zu entziehen, ist eine 66, 96, sonst was Mehrheit total irrelevant, das ist nicht zulässig. Gut, ich danke dir und würde jetzt dann aber gerne auch dem Captain Nemo nochmal die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Der müsste hochkommen. Da geht es nochmal um die Hashes wieder. Und Captain Nemo? Ja, das ist jetzt schon ein bisschen älter, das Ding liegt ja schon eine Weile, also das mit den Hashes müssen wir jetzt hier nicht weiter breitreten. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, es gab von der AG Datenschutz und von den Datenschutzbeauftragten der Landesverbände eine Stellungnahme zu dem Thema. Auf die ist bisher überhaupt nicht eingegangen worden. Was für eine Stellungnahme? Mir ist nur die Stellungnahme von Bastian bekannt, die hat er mir zugemeldet und sonst ist mir keine Stellungnahme bekannt. Ja, ist denn auf die mal eingegangen worden? Auf die ist nicht eingegangen worden, die habe ich Ende letzter Woche bekommen, die habe ich selber noch gar nicht komplett durcharbeiten können aus Zeitgründen und da sind für mich einige unklare Punkte, die Bastian so auch nicht korrekt darstellt, aber das werde ich an geeigneter Stelle noch mit Bastian klären, aber Bastian weiß ja auch, dass ich dieses ganze Verfahren auf jeden Fall noch mit der Aufsichtsbehörde klären werde, das ist ihm ja auch bekannt, aber er hat da einige Punkte in seiner Stellungnahme, die auch überhaupt nicht den Tatsachen entsprechen, weil dieser Beschluss ja auch in einigen Punkten noch abgeändert wurde. Die hat er überhaupt nicht erwähnt in der Stellungnahme, die aber auch relevant waren. Also, aber das muss ich mit Bastian dann direkt auf jeden Fall nochmal klären. Aber da hatte ich bisher noch keine Zeit zu. Okay. Wenn es da jetzt um eine Veröffentlichung geht, dann ist natürlich der Punkt, da müsste ich Bastian fragen, ob ich diese Stellungnahme da veröffentlichen kann, weil das ging direkt an mich und er hat es jetzt nicht so veröffentlicht. Weil jetzt auch die Frage kommt, wo bleibt die Transparenz? Ja, ich werde nicht jede Mail, die an mich persönlich geht, werde ich jetzt nicht gleich veröffentlichen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Da geht es auch um Vertrauen, was mir jemand schenkt und das muss ich dann vorher auch mit ihm klären. Also ich mache auch nicht alles öffentlich, das sehe ich gar nicht ein. Nee, darum ging es ja auch nicht. Das ist ja klar, wenn es um Datenschutzbelange geht, dann gibt es da ja gewisse Grenzen. Genau. Deshalb sollte das ja, es war ja meine Frage, war ja nur, inwiefern das jetzt eingeflossen ist, aber wenn das noch in Bearbeitung ist, ist ja erstmal in Ordnung. Ja, ja, ich habe bekommen und ich habe es auch den anderen Bundesvorstandsmitgliedern auf jeden Fall zugesendet. Ich hatte aber bislang noch keine Zeit dazu, weil ich echt andere Baustellen habe und ich muss auch dazu sagen, diese Bundeskiste ist auch kein priorisiertes Projekt von mir. Also das wissen die Antragsteller auch. Das ist eine Sache, die auch nicht in den nächsten Wochen passieren wird, wird auch nicht in den nächsten 2 Monaten passieren. Da gibt es eine ganz andere Ecke, an denen wir vorrangig arbeiten müssen, um da gewisse andere Verwaltungssachen zu machen und das hat für mich keine hohe Priorität und wie gesagt, ist für mich immer ganz ausschlaggebend, was die Aufsichtsbehörde dann auch zu diesen Sachen sagt und vorher passiert das sowieso nicht. Also das möchte ich immer wieder wiederholen. Die Intention, also beziehungsweise Antrag 1 ist für mich absolut nachvollziehbar. Die technische Umsetzung in Antrag 2, ich weiß nicht, die Antragsnummer weiß ich jetzt nicht, 77, 78 war das, glaube ich, technische Umsetzung muss auf jeden Fall geprüft werden. Da werden wir überhaupt nicht drum rumkommen. Gerade wegen diesen Hashes, da hatte Seitig so auch ganz klar konstruktive Kritik geübt und da müssen wir auf jeden Fall ran und wenn Aufsichtsbehörde sagt, oh mein Gott, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Dann ist das Projekt auch gestorben. Das ist dann einfach so, aber da bewege ich mich auch nicht in irgendwelchen Visionen oder Fantasien und das werde ich auch definitiv prüfen lassen, sonst gibt es halt nichts. Dann haben wir Pech gehabt von der Intention dann auch, wie wir das dann umsetzen. Ja, und so wie ich dich jetzt verstanden habe, Hilo-P, wird da dann auch zeitnah oder wenn du es durchgearbeitet hast, werden wir irgendwie davon Kenntnis bekommen. Ja, von der Stellungnahme oder von dem Ergebnis der Prüfung? Von wie auch immer. Dass das Thema eben, es ist halt in Bearbeitung, aber dass dann eben auch in irgendeiner Form die Ergebnisse irgendwie dann nochmal zutage gefördert werden, kommuniziert werden. Definitiv, aber ich mache ungern, dass ich immer Halbwahrheiten verbreite, sondern ich hole sowas eigentlich am liebsten zu Ende und werde dann ein Endergebnis vollziehen. Diese Sachlage ist eigentlich klar, dass geprüft wird. Das war auch der Punkt, den ich in der Bundesvorstandssitzung dann auch erwähnt habe und der wird leider vergessen von vielen in dieser Diskussion, also weil es kamen ja auch schon die Fragen auf, ja, im Bundesparteitag werdet ihr da schon diese Verifizierung machen und so. Nein, wir werden es nicht machen, wir werden ganz normal verifizieren, wie sonst auch. Es werden keine versteckten Daten irgendwo dann anhand dieser Akkreditierung, was wir letztendlich machen könnten theoretisch, weil wir ja die Leute überprüfen und wir sehen ja, die sind akkreditiert und können es dann machen und wir könnten dieses Fleck natürlich füllen. Das wird aber nicht gemacht, weil das ist natürlich auch so eine Sache von Vertrauen. Wenn dieses System umgesetzt wird, dann wird dieses System umgesetzt. Wenn es nicht umgesetzt wird, dann ist alles so wie vorher und dann ist auch gut. Also ich werde da auf jeden Fall berichten und ich kann gerne nochmal mit Bastian klären, ob er seine Stellungnahme da dahingehend anpassen will, dass er diese fehlerhaft bewerteten Punkte, die ja in dem Beschluss korrigiert wurden, nochmal anpasst in seiner Stellungnahme und ob ich das dann auch veröffentlichen können, aber das muss ich dann mit Bastian klären. Super, danke. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Flo. Tag zusammen. Ich wollte mal auf das Problem oder auf die Probleme zurückkommen, die gelöst werden sollen mit der Bundeskiste. Offenbar, also mir erscheint es jetzt im Moment so, dass es 2 sind. Einmal soll die Mitgliederdatenbank bereinigt werden und einmal sollen Abstimmungen in der Zukunft online ermöglicht werden. Ist das so korrekt soweit? Mitgliederdatenbereinigung läuft sowieso. Wir haben durch die jahrelange Pflege in Ja, in schlechten Systemen, muss ich ganz ehrlich so sagen, hatten wir fehlerhafte Datensätze. Das ist aber eine Arbeit, die ich seit Monaten schon kontinuierlich mache, die Datensätze bereinigen, fehlerhafte Ausritte korrigieren. Das mache ich aber in Zusammenarbeit mit den Generalsekretären der ganzen Gliederung. Das findet auf jeden Fall statt. Und die andere Geschichte, also Bereinigung findet ständig statt. Das ist natürlich der Punkt, was Jens vorhin auch schon gesagt hat. Da sind alle Generalsekretäre, alle Mitgliedsverwalter, alle Schatzmeister sind da gleichermaßen gefordert. Okay, also ist das einzige Problem, was noch gelöst werden soll, ist eine ständige Mitgliederversammlung bzw. die Möglichkeit von Online-Abstimmungen in der Zukunft. Das wäre eine Option, natürlich. Aber siehst du, dann frage ich mich doch, und das ist jetzt meine Frage, ich wollte jetzt nur bestätigt haben, dass dem so ist. Meine Frage wäre dann nämlich, warum macht ihr den zweiten Schritt vor dem ersten? Warum geht ihr hin und fangt an so einer Datenbank zu arbeiten, wenn ihr noch nicht mal ein Tool habt, bzw. ein Meinungsfindungstool oder so, das tatsächlich demokratischen Wahlgrundsätzen gemäß eine Online-Abstimmung ermöglicht? Das habt ihr nämlich nicht. Und da frage ich mich, warum macht ihr das jetzt hier und warum arbeitet ihr nicht an einem entsprechenden Tool weiter? Eigentlich ist es doch Zeitverschwendung, auch Ressourcenverschwendung. Und ich würde euch bitten, das erstmal einzustellen und an einem Tool zu arbeiten, dass das überhaupt dann auf dieser Bundeskiste, worüber man ja durchaus später vielleicht nochmal reden könnte, an einem Tool zu arbeiten, dass diese Bundeskiste dann tatsächlich braucht. Ich mache mal ganz kurz den Korinthen-Tacker, aber ich glaube, das ist irgendwie da wichtig, da sprachliche Klarheit drin zu haben, weil du gerade von Wahlgrundsätzen gesprochen hast. Also die Wahlgrundsätze, was ist es nochmal? Frei, gleich, geheim, nachvollziehbar. Unmittelbar. Genau. Gilt halt für Wahlen und Wahlen sind eben, kamen da ja auch vor, geheim. Und das kann man ja auch an verschiedenen Stellen auch nochmal nachvollziehen, warum eine Wahl niemals mit einem solchen elektronischen System durchgeführt werden kann. Das ist Haarspalterei, Alios, was du da jetzt machst. Das ist schlichte Haarspalterei. Wenn du jetzt hingehst und den Unterschied zwischen Wahl und Abstimmung einziehst, dann verkennst du, dass durchaus auch Abstimmungen einen Einfluss auf das Abstimmungs- bzw. das Wahlverhalten später haben werden. Das heißt, da eine Unterscheidung einziehen zu wollen, um eben dein Vorgehen oder euer Vorgehen zu verteidigen, das ist zeitlich für unzulässig, also letztendlich Haarspalterei. Ja, habe ich ja auch angekündigt, dass ich da jetzt gerade auf die Begriffe sehr, sehr viel Wert lege, weil eine Wahl muss immer geheim stattfinden und in den Wahlgrundsätzen, was für eine Abstimmung aber eben nicht gilt. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass eben Abstimmungen potenziell mit elektronischen Systemen gemacht werden könnten oder können dafür, also die öffentlich sind, das heißt, wie zum Beispiel, da nehme ich jetzt mal das Liquid Feedback, ich alter Ketzer, und das heißt, kann dort mir die Abstimmung hinterher genau angucken, wer hat wann wofür gestimmt, und das kann ich habe mir ja die Datenbank damals auch vorher und hinterher ziehen, das heißt, kann da auch Manipulationen prüfen. Mache ich eine Wahl, die geheim stattzufinden hat, habe ich Wahlzettel am Ende. Die kann ich wählen. Was ich eben nicht kann, wäre in einem Wahlcomputer sicherstellen, dass nicht zwischendurch irgendjemand die dort gespeicherten elektronischen Wahlzettel fälscht. Deswegen ist es da ganz wichtig, zwischen Wahlen und Abstimmungen oder Meinungsbildern zu unterscheiden. Das eine findet geheim statt, das andere eben erstmal nicht, und geheime Abstimmungen sind mit Rechnersystemen nie möglich. Abstimmungen potenziell schon, und dafür wäre dann potenziell auch solch eine eben bei der Festlegung, wenn ich für ein Abstimmungstool, dass ich sage, kann zum Beispiel jeder einfach mitmachen, können nur Parteimitglieder mitmachen, können nur Parteimitglieder mit Stimmrecht, sprich ihr Mitgliedbeitrag bezahlt haben, wie bei Abstimmungen auf dem Parteitag, da muss halt ein stimmberechtigtes Mitglied sein, und potenziell könnte das dann hinterher auch für elektronisches Tool gehen. Das war der eine Punkt, und jetzt habe ich dann den zweiten Punkt verpeilt. Er wollte wissen, ob das Ausstapel da ist, später irgendwie Abstimmungstools. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass jetzt zauberhafte Vergessenheit bringt, dass es Anwendung fällig, wo eine saubere Mitgliedsdatenbank notwendig ist, wo klar ist, dass auch welche viele physische und natürliche Personen dahinter stehen. Das waren Sachen beim Forum, zum Beispiel, wenn man den Bundesvorstand abwählen möchte, bräuchte man heute etwas über 3000 Unterschriften, das ist halt sehr sportlich. Wenn man davon ausgeht, wenn man eine Taler nimmt, haben wir 20.000, und man noch Sachen braucht vielleicht 1500 Unterschriften. Das ist dann noch einfacher zu erreichen, da vielleicht mal einrichten. Dafür werden das andere war, das Mitgliedsbeiträgen. Wir haben dann das, wenn die haben 7.000 Mitglieder auf Papier, 3.500 Zahlen, da geht es auch um die Parteienfinanzierung von halt eben das auch, und auch ansonsten für die Abseite von irgendwelchen Meinungsbildungsmöglichkeiten, möchte ich nochmal hinweisen, kann auch aufhalten. Ja, ich glaube, da hatte eben Jens und Sven schon darauf hingewiesen, dass es eben dafür eben nicht zwingend notwendig ist, um die Mitgliederdatenbank, um diese Sachen zu bereinigen. Aber das andere. Ich würde jetzt gerne kurz auf was hinweisen. Wir haben jetzt 2 Stunden Aufzeichnung, und die würde ich gerne demnächst beenden. Darum würde ich jetzt die Wortmeldungsliste als erstes abbauen, und danach würde ich die Aufnahme stoppen, und dann geht es mit Adi weiter. Und zwar in offener Runde, und ich hoffe, ihr bleibt auch noch da. dann wäre die Vorlage, ne? Ja, unabhängig von dem Datenschutzproblematen nochmal. Ich meine, selbst wenn ich jetzt diesem ganzen Sachen mal folgen wollte, ja, wie wollt ihr das machen? Die Mitgliederliste ändert sich permanent sozusagen, die Hauptdatenbank. Ja, also müsst ihr permanent ein Update sozusagen, ein Two-Way-Commit oder sonst irgendwas gegen die andere Datenbank fahren. Und das muss ein ständiger Prozess sein. Dann führt ihr irgendwie 444 Tage ein, die das Ganze irgendwie statisch eingefroren sein soll oder nicht. Also das ist alles für mich noch überhaupt nicht schlüssig. Ja, ich glaube, ihr seid euch da bestimmte Problematiken noch gar nicht so sehr bewusst. Ja, sowas nochmal einzuführen, so eine Komplexität. Und diese Komplexität, die man dann auch in Kauf nehmen muss, die muss ja, sage ich mal, verhältnismäßig zu einem Zweck sein. Ja? Und wenn dieser Zweck nicht darüber hinausgeht, über den Abgleich sozusagen, der sowieso immer implizit über Hashes erfolgt, wenn man Strings vergleicht in einer Datenbank, so mehr oder weniger, ja, dann frage ich mich, was ist der weiterführende Zweck einer solchen Sache, der diesen Aufwand rechtfertigt? Und ein weiterer Einfall, was mir noch kommt, wieso läuft nicht einfach ein Abgleich gegen das Melderegister? Ich meine, da kann man entsprechende Melderegisterauskünfte beantragen als Partei auch, um entsprechend über die Wahl, also über die Listen letztendlich die Leute zu also letztendlich den Wohnsitz festzustellen oder ein Ja oder Nein zu bekommen, ob existiert oder nicht. Ja, da bin ich ganz gut, weil ich finde es das lustig, dass hier ein System, bei dem darum geht, Leuten keinen Zugriff auf die Mitgliedsdatenbank zu geben, verteufelt wird, während dann tatsächlich als Alternative in den Raum gestellt wird, dass wir mit den Meldebehörden Daten abgleichen. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum das besser sein soll, wenn wir dort rangehen und da Leute, nein, komme ich nicht drauf. Weil es die Daten schon gibt, Datensparsamkeit. Ja, aber ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass wir jetzt mit den Meldedaten, wo wir opt-out in den Meldebehörden propagieren, dass wir das abgleichen wollen. Also ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen, wie heißt das noch hier, der Conti Pigotten würden das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen hochloben, aber ich würde ganz gerne nochmal hier auf dieser Booktop E, keine Ahnung wer das ist, würde ich ganz gerne nochmal eingehen, weil Henrik hat ja auch sein Statement dazu abgegeben. Henrik ist mal Mitgliederbeauftragter. Natürlich ist es möglich, wir führen ja auch nichts anderes ein, was Henrik geschrieben hat. Wir würden ein Feld einführen, ja, es gibt diese Person und natürlich könnten die Verifizierungspiraten auch die Gensec, beziehungsweise die Schatzmeister sein, in diesem Fall eher die Gensec, weil die auf das führende System in diesem Punkt zukommen. Natürlich, diese Verifizierungspiraten sind ja auch gar nicht definiert als Personengruppe. Aber ich möchte mal eine Frage in die Runde stellen. Es gibt zwei Anträge. Womit habt ihr das Problem? Habt ihr das Problem mit dieser Kiste, mit dieser technischen Variante oder habt ihr das Problem mit dieser Intention, dieses Feld einführen? Und weil es sind ja wirklich zwei Sachen. Es gibt einmal wirklich diesen Punkt, wir führen ein zusätzliches Feld ein. Es gibt diesen Menschen, das kann jeder Gensec auch so für sich führen. Da braucht er nicht irgendeinen Beschluss oder sowas. Das kann er in seiner Gliederung letztendlich selber führen. Und wir haben dadurch aber die Gewährleistung, dass wir ein satzungsgemäßes Mitglied, was der Intention der Antragsteller war, das überprüfen zu können. Oder geht es wirklich nur um diese technische Umsetzung mit dieser Bundeskette? Ist das vielleicht eher nur das Problem? Darf ich? Nee, mein Problem ist generell damit, dass ich davon ausgehen muss, dass die entsprechenden Mitgliederlisten korrekt sind. Ja, da gibt's keine Sockenpuppen, ja, oder sonst irgendwas. Wenn die da sind, dann ist irgendwo schon ein Fehler passiert, den man jetzt schon anprangern müsste. Ja, und, ja natürlich, den gibt es aber, ja. Ja, gut. Und dann sollte man die Ursachen da erkunden und das bei der, sag ich mal, ursprünglichen Erhebung abstellen. Ja, ganz einfach. Das Problem ist ja, dass wir natürlich online aktiv sind und dass wir online Mitgliedsanträge bereitstellen in den verschiedenen Gliederungen und ist ein Online-Mitgliedsantrag ist natürlich schnell ausgefüllt. Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt irgendwo auf einem Stammtisch bin und fülle meinen Mitgliedsantrag aus, dann gebe ich dem jemanden ab und sage, hier, pass auf, ich will Mitglied werden. Wer hat das eingetragen? Das ist doch die Frage. Wer hat das in die Mitgliederdatenbank aufgrund einer solchen E-Mail oder wie das da bei euch dann immer ankommt, wer hat das eingetragen? Wer hat dieses Mitglied eingetragen? Zuständig ist die aufnehmende Gliederung und das ist im Fall die kleinste Gliederung, die über die Aufnahme beschließt. Das ist Bundessatzung. So, das heißt, es kommt letztendlich der kleine Kreisverband Posemuckel oder wie Bastian das so immer so schön sagt, der Kreisverband Mallorca bekommt ein Mitglied und der beschließt darüber, ja, dieses Mitglied wird aufgenommen. Und der trägt es aber letztendlich nicht ein. Das wird zukünftig das Verfahren sein. Das ist bisher aber nicht so gelaufen, weil die Mitgliederverwaltung die Landesverbände gemacht haben. Es gibt ganz komplizierte Prozesse, die versuche ich ja gerade abzubauen in den Landesverbänden. Dass der Landesverband den Antrag kriegt, der muss dann die Daten an die Kreisverbände schicken. Die sagen dann, ja, den nehmen wir auf. Dann geht das okay zurück. Die Landesgeschäftsstelle bzw. die Landesmitgliederversammlung nimmt dann das Mitglied auf. Das ist völliger Verwaltungsruhe, das versuchen wir jetzt gerade im Moment abzubauen. Das ist ja der Punkt, was wir mit diesem CRM erreichen, was jetzt kommt, dass die kleinste Gliederung auch ihre Daten, ihre Gliederung datensparsam, also nur in einem System, Booktop X, das stimmt nicht. Jeder KV wird den Zugriff auf seine Daten haben, weil das sind die Daten des KVs. Die Mitgliederdaten der Kreisverbände werden durch Kreisverbände gepflegt, weil die auch aufnehmen. Das ist ja nun Zweck einer entzerrten Mitgliederverwaltung. Das ist der Konsens, den wir auch in dem Verwaltungsteam so führen und das wird Ziel sein, dass dann die Landesmitgliederverwaltung dort auch massiv entzerrt werden. Und dieses Verwaltungshin und Her und letztendlich weiß niemand mehr, wer ist denn das überhaupt, dass das dann auch rauskommt. Und die Verantwortung liegt dann auch wirklich in den KVs. Und die könnten es dann natürlich auch theoretisch besser überprüfen. Ja, oder man kann auch eine Karenzzeit einbauen, letztendlich bis zum Bezahlen des Beitrags. Also ich meine, wenn der Beitrag von einem persönlichen Konto runter ist, habt ihr da auch eine gewisse Verifizierung, dass dieser Mensch irgendwo existiert. Ja. Oder ja, ich denke mal, das ist ein Processing zu machen. Also innerhalb der Aufnahme, innerhalb des Aufnahmeverfahrens, dass man da einen Prozess macht, der auch komplett nicht digital, also nicht über die Computer funktionieren kann, sondern dass man einfach entsprechend da eine gewisse Sorgfaltspflicht walten lässt und eben entsprechend auch bis zum, wenn es anonym ist oder wie auch immer, wenn es übers Internet läuft, dass dann eben eine Bezahlung über ein authentifiziertes Konto erfolgen muss, nämlich zum Beispiel über das eigene Konto. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Es ist aber auch so, dass früher in CVTM-Zeiten, da wurden die Mitgliedsanträge kamen rein und es wird alles hochgeladen, wird hochgepflegt, letztendlich wird das auch so durchgereicht und das ist ein Problem. Mittlerweile sind die Prozesse etwas stabiler und wir haben uns auch in den Verwaltungstreffen, haben uns auch auf eindeutige Standards da geeinigt, auch mit der Rechtsabteilung und dem Datenschutzbeauftragten, weil es geht ja auch bei diesen Online-Mitgliedsanträgen darum, dass nicht unterschrieben, wie wird das verifiziert, dass das auch dann diese konkludente Handlung, dass das auch gesichert ist durch eine aktive Überweisung. Also die Prozesse in der Mitgliederaufnahme werden auch wesentlich stabiler, die werden auch rechtssicherer letztendlich. Und es geht aber natürlich nicht, dass wir so eine Karenzzeit bilden, weil jemand, der einen Mitgliedsantrag stellt und wo die Gliederung dann sagt, ja, wir nehmen den auf, ist alles in Ordnung, da kann man dann natürlich nicht sagen, ja, du bist jetzt aber Mitglied, aber du wirst nicht eingetragen in der zentralen Mitgliederverwaltung, weil du noch nicht gezahlt hast. Das geht natürlich nicht. Wenn derjenige Mitglied ist, dann ist er Mitglied, auch für den Parteiengesetz. Und dieses Mitglied ist dann wirklich definitiv Mitglied. Na, man kann ja einen Eintrag, aber jetzt nicht bezahlt. Entschuldigt, dass ich kurz Zwischenrede. Das ist immer so ein Drumherum-Eiern. Man kann ihn doch eintragen und sieht, ob er bezahlt hat oder nicht. So einfach ist das dann. Das passiert ja auch. Jetzt etwas lassen. Wir machen dann die letzten Wortmeldungen. Das ist Empire, Ninebury und dann Pac-Man. Dann schalte ich die Aufnahme aus und dann macht Hardy und Sulkin zusammen weiter die Moderation. Und dann könnt ihr nochmal alle in den großen Raum gehen und da wird auch nichts aufgezeichnet. Und da kann man in die Details gehen. Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal einen Vorschlag anbringen und vielleicht während der Wortmeldung können die Beteiligten oder die in Anführungsstrichen Verantwortlichen nochmal drüber nachdenken. Ich stelle halt fest, dass es eine sehr emotionale Diskussion ist, dass hier viele, viele Fragen sind, die teilweise sehr komplex sind und auch vieles irgendwie halt durcheinander, weil die Fragereihenfolge die Reihenfolge das eben so mit sich bringt und das vielleicht nicht von allen jetzt in Gänze erfasst werden konnte. Ich feststelle, dass ein gewisses Vertrauensproblem auch irgendwie zu bestehen scheint und vielleicht wärt ihr ja bereit dazu, als Verantwortliche diese Fragen auch nochmal schriftlich zu beantworten und dann vielleicht auf einer Internetseite zu veröffentlichen, dass das jeder vielleicht auch nochmal nachlesen kann und dadurch dann eben auch ein gewisses Vertrauen in diese Bundeskiste hergestellt werden könnte. So als Idee und Vorschlag nach. Mal drüber nachdenken so und mal machen wir erstmal weiter mit dem Empire. Okay, zu dem Thema zwei Teile. Den Status an sich finde ich nicht schlimm, wenn in der Datenbank eingetragen wird, ob jetzt irgendwas mit dem Mitglied ist, ob er einen besonderen Status hat oder nicht. Was viel schlimmer für meine Begriffe ist, ist die technische Umsetzung, weil hier wird versucht, aus einer geschlossenen Umgebung eine Schnittstelle nach außen aufzubauen, zu einer anderen Datenbank. Und so eine Schnittstelle ist immer eine Schwachstelle. Dieses Problem braucht man auch nicht, was in der Diskussion jetzt mehrmals klar definiert herausgekommen ist. Diese Aufgabe können die Gensex auf Landesebene, auf Kreisebene und auf Ortsverbandsebene selbstständig lösen, ohne dass wir jetzt ein Datenschutzproblem erst schaffen müssen. Diese ganze Bundeskiste würde einen riesen Rattenschwanz hinter sich herziehen und wie gesagt viel Arbeit machen, die ich sehe nicht nötig ist. Ja, aber da würde ich dann, also deswegen ist ja dann vielleicht auch die Diskussion hier ganz gut, das dann auch gerne diskutieren, wie das dann genau zu erfolgen hat. Die Bundeskiste ist jetzt mal ein Konzept, wie man das machen kann. Und lass mich mal eben kurz, um jetzt mal einen konkreten Vorschlag geben, das war jetzt kein Vorschlag von dir, sondern von deinem Vorredner. Das wird ja auch gespeichert, ob jemand bezahlt hat oder nicht, weil damit erlange ich den Status SIM-Berechtigung. Aber ich zum Beispiel zahle immer am ersten Parteitag im Jahr in bar meinen Mitgliedsbeitrag, weil ich eben nicht möchte, dass meine Bankverbindung in irgendeiner Datenbank bei der Piratenpartei gespeichert ist. Und es gibt zudem auch noch Leute, die vielleicht gar kein Girokonto haben und jetzt über irgendwelche verifizierten Konten zu gehen. Also das erscheint mir jetzt datenschutztechnisch 100-mal problematischer als das, was ich sowieso tue, mich auf Parteitagen zu authentifizieren einmal und dann bekomme ich dieses Bändchen und das kann ich dahinter auch wieder wegschmeißen, genauso wie nach der Verifizierung, nach dem Eintrag in dieses Feld, das ist verifiziertes Mitglied und jetzt nicht noch irgendwie hat Kontonummer sowieso, das wissen wir jetzt auch ganz genau, was auch eben nicht das Problem löst, dass die Leute sich persönlich authentifizieren können. Ich kann ja auch mehrere Konten potenziell haben und dann wird das halt von denen irgendwie abgebucht oder so. Von daher finde ich es schon ganz wichtig, dass wir das jetzt hier diskutieren und auf welcher Ebene man das dann wie macht. Also wenn du jetzt besseren Vorschlag noch oder andere, ich weiß nicht, Nineberry kommt noch, Pac-Man, oder das kann man ja auch nach der Sitzung nochmal diskutieren. Ich finde dieses Verfahren als solches, wo es dann auch immer implementiert ist, ob wir das jetzt auf Bundesebene implementieren, auf Landesebene, auf Kreisebene, das Beste, was ich dazu gehört habe. Ich habe so gesehen noch keine besseren Gegenvorschläge gehört. Glück gibt es in der Wirtschaft viele solche Systeme. Ob es nun Postident ist, ob es bestimmte, einfach nur den Personalausweis wirklich verpflichtend auf der auf Versammlungen zu nehmen als Akkreditierungstool. Schon alleine diese Möglichkeiten reichen aus, einfach das Mitglied eindeutig zu identifizieren, weil ein Personalausweis, wenn du 233 hast, das ist dann schon kriminell. Wenn jemand kriminelle Energie da reinstecken will und unbedingt 2-3 Accounts haben möchte, dann schafft er das auch, wenn er diese kriminelle Energie einwenden will. Ja, klar, genau darum geht ja. Ich wollte mal sagen, klar, dass wir keine 3 Personalausweise, so viel kriminelle Energie kannst du sowieso mit so Zeug nicht verhindern. Ihr redet immer von Aufstellungsversammlungen oder von Parteitagen. Das Wichtige an diesem Ding ist, dass es ständig, permanent, überall einsetzbar ist und nicht nur auf Parteitagen irgendwie 1-2 Mal im Jahr. Okay, Niedersachsen macht 3 oder... Also nur mal so zwischendurch. Wir reden. Ja, können wir uns darauf einigen, dass du, wenn du Fragen stellst, auch die Person ausreden lässt? Danke. Ja. So, Katja. So, es geht halt darum, dass irgendwie auch die Leute sich verifizieren können, wenn sie denn wollen, die eben nicht auf Parteitage fahren und die eben nicht irgendwie ständig und überall dabei sind, sondern die einmal im Jahr irgendwo vorbeikommen, bei einem Stammtisch oder im Kinti oder wo auch immer in irgendwelchen Geschäftsstellen und sagen, ich bin hier der und der und ich möchte gerne einen verifizierten Account haben, und um wegzukommen von diesen Parteitagen. Und nochmal dieses Ding, irgendwie, das können ja die Gensek machen. Was sollen die Gensek denn noch alles machen? Weil dann hast du wieder irgendwie eine Sprechstunde pro Gliederung in alle 100 Jahre und dann hast du einfach nicht diesen flächendeckenden Effekt, den wir eigentlich damit erreichen wollen. Den erreichst du aber damit nicht. Erstmal auf das eine einzugehen. Jeder Gensek kann Beauftragung ausgeben. Die können gleiche Aufgaben machen, du sie gerade möchtest. Die können in einer Geschäftsstelle sitzen oder wohnen. Wir haben 3 Ebenen. Wir haben Kreisparteitage, wir haben Landesparteitage und wir haben Bundesparteitage. Alle 3 alle drei Versammlungen können diese Akkreditierung durchführen. Die haben wir 2-mal pro Gliederung im Jahr. Das heißt 6 Veranstaltungen, die parallel ablaufen, wo jedes Mitglied hinkommen kann. Wir haben weiterhin die Beauftragung der Gensek. Wir haben die Gensek selbst. Das muss man einfach mal sehen. Das ist nicht nur 2-mal im Jahr. Ich möchte noch anfügen kurz, dass übrigens man das auch alles sogar mit Einsatz der Verifizierungspiraten machen kann. Denn wenn es so ist, wie jetzt gerade vorgestellt, dass ich ankündige, ich bin am Samstag am Stammtisch in Wuppertal und am Sonntag am Stammtisch in Kiel, dann kann ich, also ich nicht, weil mein Gesicht mag man kennen, aber dann kann Karl Müller natürlich samstags nach Wuppertal und sonntags nach Kiel fahren. Und wenn das nicht die gleichen Verifizierungspiraten sind, könnte er da genauso gut sich verifizieren, wenn man nicht sowieso den Personalausweis fordert, wofür wir keine Verifizierungspiraten brauchen. Der Perso wird ja gefordert. Das ist ja das Ding. Es ja, geht darum, dass es wird hier eine Bundesliste gefordert. Es wird ja ein neues Tool gefordert, was dann diese Aufgabe erfüllen soll. Und das ist, finde ich, einfach ist überflüssig. Diese Schnittstelle ist überflüssig. Ich habe hier vorhin schon gesagt. Ich muss ausreden. Ihr fordert hier ein neues Tool, eine Schnittstelle. Ich habe dir vorhin gesagt, dieses Merkmal ist okay. Könnt ihr machen. Diese Schnittstelle? Nein. So, ich sag nochmal was dazwischen. Wenn jeder seine 2 Fragen gestellt hat, bitte den Raum verlassen, weil das zieht sich sonst. Ich will jetzt nicht unfair sein, aber es ist unfair den anderen Fragestellern gegenüber. So, dann Nineberry bitte. Hi, hallo, versteht man mich? Ja. Yep. Also, ich hätte zuerst mal eine Bitte an die Befürworter der Bundeskiste, nämlich, dass man diesen Nebenkriegsschauplatz, man kann damit eine Grundgesamtheit schaffen und die Datenbank aufbauen, dass man den einfach mal nicht erwähnt, weil er einfach falsch ist. Also, man kann mit so einem Konzept keine Grundgesamtheit der Partei erzeugen, denn ein Pirat geht nur zu einer Bundeskiste hin und lässt sich verifizieren, wenn er was davon hat. Wenn er nichts davon hat, dann macht er es einfach nicht. Das heißt, dann bleiben 99% unverifiziert. Man sollte also ganz ehrlich sein und eben sagen, man möchte das Ganze haben, um Online-Beteiligungssysteme so abzusichern, dass nur verifizierte Personen an denen teilnehmen können. Das ist das Ziel. Das finde ich auch gut. Auf das sollte man sich konzentrieren. So, jetzt der Punkt an die Gegner sozusagen. Wenn man dieses Ziel betrachtet, wir wollen Online-Beteiligungssysteme haben. Zwei Bundesländer haben sowas schon beschlossen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass andere Bundesländer das auch machen werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann in den nächsten 2 Jahren vielleicht der Bundesparteitag mal sagt, wir brauchen auch so ein System, wo man online sich beteiligen kann. Da muss man ja drauf vorbereitet sein. Dann braucht man die entsprechenden Werkzeuge und Tools, um so eine Online-Beteiligung sicher durchführen zu können. Und das wurde jetzt ja erwähnt, das ist nicht so einfach, das ist was Kompliziertes, wo man sich gut lange Gedanken drüber machen muss. Also es ist doch nur gut, dass wir uns jetzt schon anfangen, damit zu beschäftigen, wie so ein System gut aussehen muss und wie sicher das sein soll und wie funktioniert. Also fangen wir jetzt damit an, die Möglichkeiten zu schaffen, um dann jetzt erstmal in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, aber dann eventuell auch in anderen Bundesländern oder bundesweit Online-Beteiligungsplattformen zu ermöglichen mit sicherer Akkreditierung. So, jetzt als von meiner Position aus Gensec aus gesehen, klar, ich kann jetzt natürlich auch das Ganze alle nur die Gensec machen lassen. Nur schauen wir uns mal das Beispiel an Baden-Württemberg, das ist ein ziemlich großes Flächenland. Es gibt hier Bereiche, da ist über, da muss man eine halbe Stunde fahren, um von einem Gensec zum Mitglied zu kommen. Oder mal eine Dreiviertelstunde fahren, um vom Gensec zum Mitglied zu kommen. Also wir haben ja Bereiche, wo es relativ wenig Mitglieder gibt, auf der Land verschreut, keine Kreisverbände noch. Das heißt, Wege sind hier sehr weit. So, da ist es für mich schon, wäre es für mich schon sinnvoll, sagen zu können, wir haben hier ein bisschen weiter verteilt als nur die normalen Gensec, halt auch so ein paar Verifizierungspiraten, die verifizieren dürfen. Und dann ist es meiner Meinung nach noch sinnvoller. Die haben eine relativ eingeschränkte Schnittstelle. Die haben irgendein Tool, mit dem sie nur diese eine Aufgabe machen können, als dass ich denen jetzt wirklich Zugriff auf unsere Mitgliederdatenbank geben muss. Das war viel sinnvoller. Genau darauf war das Ding ja auch ursprünglich ausgelegt, dass der Verifizierungsrat wirklich nur eine Marke hat, der wir da eingeben kann. Und er kriegt auch tatsächlich nur zurück, ja, geklappt oder nee, nicht geklappt. Und ist also zum Beispiel, wenn es nicht geklappt hat, hat der Verifizierungsrat auch keine andere Möglichkeit, als dem zu verifizierenden Rat zu sagen, du melde dich bei deinem Gensec. Oder ihm zu sagen, hat geklappt, bist jetzt 444 Tage wieder im grünen Bereich. Das war die Idee dahinter, dass man das eben sehr niederschwellig machen kann, dass das Ding dumm wie Brot ist und nicht anderes ein Häkchen hinter Mitgliederdaten zu tun. Gut, ich sehe jetzt keine weitere Rückmeldung, Protest etc. Dann würde ich vorschlagen, dass der Pac-Man jetzt nochmal zu Wort kommt. Okay, danke. Hört man mich? Yep. Ah, super. Also, ich glaube, dass so ein System nicht sicher genug ist, weil die Datenbank, die Bundesdatenbank, die Mitgliederdatenbank muss ja irgendwie exportiert werden. Die Daten müssen exportiert werden und daraus werden dann Hashes gebildet. Diese Hashes müssen eindeutig sein, das haben wir gerade vom Alios gehört. Und das Problem ist dann, der Vergleich muss unscharf passieren. Das heißt also, wenn da jetzt, sag ich mal, 35.000 Mitglieder sind, dann sind sicher 3.000 bis 4.000 Datensätze defekt oder beziehungsweise unvollständig, nicht korrekt, dann werden die erzeugten Hashes einfach nicht verifizierbar sein. Klappt nicht. Das heißt also, jede zehnte Abfrage ist defekt. Wird nicht funktionieren. Das heißt also, die Frage, und dann landet es sowieso wieder beim Gen. Ich persönlich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, dass man halt eben die Mitglieder verifiziert, aber eine technische Lösung halte ich dafür nicht sinnvoll, weil es technisch nicht halt machbar ist. Man könnte beispielsweise einfach hingehen und sagen, okay, es gibt, was weiß ich, irgendwelche Hashcodes, die anonym sind, und die werden dann halt eben von irgendwelchen Akkreditierungspiraten auf den Stammtischen verteilt. Hallo, ich habe dich jetzt halt eben vor meinem Auge gehabt. Du bist 16 Jahre älter als 16 Jahre. Du bist Deutscher beziehungsweise hast deinen Wohnsitz in Deutschland und du bist was war die dritte Voraussetzung, die nach dem Bundesvorstandssitzung war noch eine dritte Kriterium, was überprüft werden sollte. Das habe ich jetzt überprüft. Geh mit diesem Hash zu deinem Gensec, ruf ihn an. Das funktioniert dann offline und sag, hallo, ich habe hier den gültigen Hash, bitte überprüf doch mal, ob ich in der Liste drin bin. Wäre auch beispielsweise eine Geschichte, braucht man nicht unbedingt mehr vor Ort sein, man kann es per Telefon machen, man braucht keine technische Lösung und die Leute, die sowieso schon Zugriff auf die Mitgliederdatenbank haben, können dann die Daten abgleichen. Dankeschön. Das mit den Rückläufern, das haben wir tatsächlich so uns auch gedacht, dass eben halt, was weiß ich, einer von 10 meinetwegen, wir hatten, ich glaube, wir hatten ja schon ein bisschen weniger gesprochen, dass die Leute tatsächlich bei denen tatsächlich die Daten in der Mitgliederdatenbank nicht 1:1 genau dieselben sind wie dann auf Herso, was dann ja bedeuten würde, dass der Hash-Vergleich fehlschlägt, dass die tatsächlich dann zum Gensec gehen. Aber damit haben wir ja dann schon mal den Gensec um 1/10 um 90% entlastet. Das würde ja bedeuten, dass der Gensec mit 90% der Verifizierung nicht tun hat, ne? Dass er also sich wirklich nur noch um die Probleme blickt. Das ist der eine Punkt. Und das was du sagtest, dass die Leute halt ein Datum bekommen von dem Verifizierungspiraten und damit wieder zum Gensec hingehen muss, dann muss der Gensec sich wieder um 100% seiner Schäfchen kümmern. Das ist ja, ich glaube, ich habe letztens ein System gehört, das hieß irgendwie Dunkelfahrturne oder so. Das ging so ähnlich, dass die Leute halt hingehen und einen QR-Code irgendwo einwerfen und sich dadurch akkreditieren. Das würde aber in dem Moment wieder bedeuten, dass der Gensec sich mit 100% seiner Schäfchen auseinandersetzt. Ja, nur mit dem Vorteil, dass halt eben das System jetzt erstmal noch sicher bleibt. Ne? Also die Daten verlassen erstmal nicht die Mitgliederdatenbank. Das tun sie auch so nicht. Also wie gesagt, wir werden im Prinzip diese Hash-Datenbank, also die Bundesliste, die wird im Prinzip unter den genau denselben Sicherheitsvorkehrungen wie die Mitgliederdatenbank aufbewahrt. Das würde auch zum Beispiel bedeuten, dass wenn ein Verifizierungspirat sich meldet für eine Veranstaltung, dann wird sein Account auch genau für diese Veranstaltung freigeschaltet. Das heißt, es kann sich keiner zu Hause an seinen Küchentisch setzen mit einem Verifizierungspirat und einfach mal 3 Stunden lang am Brot forcen. Sondern wir werden alle Hebel in Bewegung setzen auf Wege, die mir persönlich wahrscheinlich jetzt auch gerade klar sind, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Bundesliste sicher ist. Und dann ist für mich einfach der Vorteil der, dass das ein rollender Prozess ist, der von den Leuten, die den ausführen, null Qualifikation und auch null Manipulationspotenzial hat und dass wir eben halt, dass das Ganze weitestgehend automatisiert ablaufen lassen, ohne die Gensec weit belasten. Mein Kritikpunkt war, es werden Daten aus der Mitgliederdatenbank exportiert, um daraus Hashes zu bilden. Ja, wir erzeugen eine zweite Datenbank. Die legen wir so mehr oder weniger direkt neben die Mitgliederdatenbank. Und in dieser Datenbank, da muss nichts... wir werden natürlich irgendwo einen Trip haben, das durchgeht, Stück für Stück durch die Mitgliederdatenbank, einen Hash erzeugt und den in die Bundesliste schreibt. Ist das der Schwachpunkt, den du da siehst? Jede Schnittstelle ist ein Schwachpunkt, ja. Okay, also wir wissen, seitdem wir bei den Piraten sind, dass quasi überhaupt das ganze Internet eine Schwachstelle ist. Und jetzt würde ich gerne irgendjemanden von denen, die den Antrag unterstützen und das gerne möchten, ein Schlusswort haben. Dann würde ich nämlich die Aufnahme stoppen und danach macht Ali weiter, wo und wie auch immer. Überlasse ich jetzt völlig ihm. Aber möchte irgendjemand am Schluss, ich weiß nicht, ob Sven oder Katja oder wer auch immer, alias, was am Schluss was dazu sagen? Ich würde mich nur ganz schnell bei den Antragstellern und bei Daniela bedanken. Unaufgeregte Art und Weise, wie das vorgestellt wurde. Danke und bin dann noch mit. Ich würde das gerne von Klaus unterstützen. Ich fand die Diskussion hier auch sehr sachlich zum größten Teil. Das fand ich auch sehr gut. Und ich muss zu meinem Punkt dazu sagen, weil ich dann natürlich auch der Hauptbetroffene bin. Ich werde die datenschutzrechtlichen Punkte definitiv klären. Ich finde aber ganz wichtig, dass man diese beiden Anträge trennen muss. Und der erste Antrag, dass wir diese Intention haben, die Mitglieder dahingehend da ein Zusatzfeld einzutragen, ist sicherlich hilfreich. Das hilft vielen Landesverbänden, wobei ich Nijmegen da auch nochmal eben korrigieren muss. Sachsen will es nämlich jetzt auch einführen, die ständige Mitgliederversammlung. Und ich denke mir, im Laufe der Zeit wird es auch dahingehend immer mehr werden, weil ich einfach sehe, dass wir in der Online-Welt aktiv sind, da hauptsächlich aktiv sind. Und das ist für mich zum Beispiel auch wirklich ein Punkt, dass ich mich online beteiligen will. Und deswegen kann ich diesen Hintergrund auch ganz klar verstehen und kann das eigentlich auch befürworten. Der zweite Antrag in der Umsetzung, wie man dieses ganze Verfahren letztendlich bewerkstelligt, ist für mich ein Punkt. Das ist der Punkt, der aus technischer Sicht geprüft werden muss, aus datenschutzrechtlicher Sicht. Es ist für mich nicht das letzte Wort dort gesprochen. Ob man, Daniela hat ja auch gesagt, wenn diese Bundeskiste letztendlich das falsche Mittel ist und da sind wir noch nicht da, dann muss man da vielleicht andere Wege überlegen. Henrik hat auch einen sehr sinnvollen Vorschlag gemacht, dass diese Gensecs das vor Ort machen. Ich sehe den Verwaltungsgut auf der einen Seite, dass diese Gensecs in den Gliederungen das nicht leisten können. Es wird da wirklich einen Verwaltungsoverhead geben, den wir gar nicht machen können. Es wird auch durch diese Verifizierungspiraten wird es da einen riesen Verwaltungsaufwand erzeugen. Das war auch der erste Kritikpunkt, der in der Diskussion für mich relevant war, dass ich gesagt habe, was ist das für ein Riesenaufwand für etwas, was wir erzeugen, was im Moment auch noch gar keine hundertprozentige Relevanz hat, jetzt vielleicht in 3 Landesverbänden eine Relevanz haben könnte. Die könnten es natürlich auch in den Landesverbänden selber machen. Na klar, aber wenn man das auf Bundesebene macht, auch in Vorbereitung auf Online-Verfahren, Zahlen, wie auch immer die geartet sind, meine Güte, wir brauchen ja nicht von Liquid Feedback rechnen, wenn da immer der Punkt wieder draufkommt, dann ist es ein Weg, und den hat Jan Scheberl auch sehr gut erklärt, weil dieser Weg wird mindestens 2 Jahre dauern, um eine grundlegende Menge an Menschen dahingehend zu bringen, sich daran zu beteiligen, um Online-Verfahren, Online-Meinungsbildung, Online-Positionspapiere, was ja der Sinn und Zweck dahinter sein könnte, zu erzeugen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne wirklich diese beiden Anträge trennen. Punkt 1 definitiv, kann ich absolut verstehen, finde auch die große Menge der Teilnehmer an dieser Diskussion, hat sich ja auch relativ positiv zu diesem Punkt geäußert. Punkt 2, die Umsetzung des Ganzen, wie gesagt, wird geprüft und man kann da sicherlich Alternativen einschlagen und ich denke mir, da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion und es ist auch noch lange noch nicht umgesetzt. Es wird im Moment nicht gemacht. Wir werden diese ganzen Sachen noch prüfen. Ich freue mich auf konstruktive Alternativen zum Punkt 2. Daniela hat gesagt, wenn Punkt 1, also Antrag 1, so zu bewerkstelligen ist und ist gut, ab Punkt 2 die technische Maßnahme dann so gemacht wird oder anders, ist ein anderer Punkt. Danke, ich war auch wieder viel zu lange jetzt, sorry. Du warst dabei und jetzt mache ich jetzt gleich mal die Aufnahme aus und alle, die sich darüber informieren wollen, finden es auf der Seite von Dicken Engel, die Aufzeichnung morgen vielleicht, wenn ich ausgeschlafen habe. Und es war klasse und es war eine sehr gute Diskussion. Ich habe nichts verstanden, aber ich hoffe, ihr seid jetzt klüger. Und jetzt geht's weiter mit Ali. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.